Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht's ums Kleine, um Nanotechnologie, und zwar um Nanotechnologie mit biologischen Mitteln, konkret mit DNA-Molekülen. Wir unterhalten uns zu diesem Zweck mit Professor Dr. Friedrich Simmel von der TU München. Und mir fällt jetzt auch gar nicht viel mehr ein, was ich hier jetzt noch sagen könnte. Das heißt, wir fangen wie üblich einfach damit an, dass sich unser Gast vorstellt. Mein Name ist also Friedrich Simmel und ich habe hier den Lehrstuhl für Bioelektronik an der TU München inne im Physikdepartment eben der TU. Und wir beschäftigen uns aber nicht direkt mit Bioelektronik, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, glaube ich. Ich bin jetzt hier seit 2007. Früher war ich, also ich habe ursprünglich mal Physik studiert an der LMU Konkurrenz. Und bin dann dort im weitesten Sinne ursprünglich erstmal in der Festkörperphysik gewesen, dann da in die Nanotechnologie sozusagen reingeschlittert, aber dann eben im Laufe der Jahre mich umorientiert in die biologische sozusagen Richtung innerhalb der Nanotechnologie, und das wurde dann im Laufe der Zeit also immer biochemischer im Wesentlichen. Und das ist das, was die Arbeitsgruppe eben heute macht. Im Wesentlichen eben der Versuch, also Nanotechnologie auf der Basis von Biomolekülen, vor allem DNA-Molekülen zu betreiben. Also die Idee ist letztlich, dass man einfach die ganzen Eigenschaften von biologischen Molekülen verwendet, um künstliche Strukturen, aber auch vielleicht ganze künstliche Systeme sozusagen zu bauen. Also damit beschäftigt sich hier im Wesentlichen die Arbeitsgruppe, wobei in der letzten Zeit wir auch ein bisschen stärker versuchen, uns mit auch tatsächlich lebenden Systemen zu beschäftigen. Und an der Stelle kommt man dann in Kontakt mit anderen Strömungen, wie der sogenannten synthetischen Biologie, also ein weiteres Buzzword. Dann können wir vielleicht mal versuchen, die Begriffe ein bisschen abzugrenzen. Also Nanotechnologie heißt ja einfach nur klein. Ja. Also das sagt nichts drüber aus, mit was für, sagen wir mal, Bausteinen man da die Systeme baut, sondern sagt nur was über die Größe aus. Ja. Genau. Und dann haben Sie gerade schon unterschieden zwischen einem System, das lebt, und einem System, das, also jedenfalls gibt es Systeme, die halt organisch-biologische Materialien oder Bausteine verwenden, aber es geht nicht darum, Leben zu bauen. Ja. Was bedeutet das konkret? Also heißt das, dass man andere Vorgehen verwendet oder einfach nur andere Zutaten? Ich glaube, da muss ich jetzt wahrscheinlich sehr weit ausholen. Okay, dann können wir das vielleicht ein bisschen zurückstellen. Bio-Nanotechnologie ist das, was Sie machen. Ist das der richtige Begriff? Ja, also ich glaube, der Punkt ist eigentlich mehr der Komplexität bis zu einem gewissen Grad. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich einfach ein Objekt baue, das sozusagen einfach nur da liegt. Ja. Dem würde keiner irgendwie die Eigenschaft des Lebendigen üblicherweise attestieren, was wir tatsächlich hier machen. Und auch der Kollege hier, Hendrik Dietz, nebenan macht ja im Wesentlichen die gleichen Sachen. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Würfel oder irgendein geometrisches Objekt aus DNA baut, dann ist das aus meiner Sicht sowas wie molekulares Engineering. Also wir bauen eine Struktur aus Molekülen. Das hat jetzt nichts mit künstlichem Leben und so weiter zu tun. Aber natürlich dient generell die Biologie als Ideengeber oder als Vorbild für die molekulare Nanotechnologie, also eine Nanotechnologie, die letztlich auf Selbstorganisation basiert, sodass sicher eine generelle Strömung ist, dass man Komponenten zusammenbaut zu komplizierteren Systemen. Und an irgendeinem Punkt geht es natürlich darum, dass diese Komponenten miteinander wechselwirken und vielleicht bestimmte andere eben Systemeigenschaften gewissermaßen zeigen, die dann schon eher dementsprechend, was man von der Biologie her kennt. Also ich glaube, dass es mehr eine Frage der Organisation ist, und man ist dann natürlich irgendwie bei Weitem nicht an dem Punkt, aber letztlich schwimmt dann sicher irgendwann mal diese Grenze. Was ich aber sagen kann, ganz konkret kann man im Moment ziemlich gut irgendwelche molekularen Strukturen aus DNA bauen, aber diese andere Sache, also eben lebende Systeme bauen, das funktioniert halt im Moment nicht. Was ich interessant finde, ist, dass Sie den Begriff System verwenden und nicht den Begriff Lebewesen. Das sagt ja was über den Mindset aus, mit dem man da rangeht. Also System ist ja was, was eben nicht lebt, sondern ein potenziell komplexes Verhalten hat. Hm. Komplexität zu beherrschen ist möglicherweise schwierig. Ja. Aber niemand unterstellt dem, dass das, ich meine, jetzt müssen wir fragen, was ist überhaupt Leben? Aber ja. Na, ich denke, da ist schon eine Grenze von was Technischem zu was Lebendigem. Also dazu muss man natürlich sagen, wir sind jetzt ja auch nicht die einzigen Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Klar. Also es gibt ja seit vielen Jahrzehnten Leute, die sich mit zum Beispiel molekularer Evolution beschäftigen, also oder mit auch ganz konkret dem Versuch, künstliches Leben herzustellen, ja. Entweder im Computer, also es war eher eine eher computerlastige Strömung, diese Artificial Life Strömung gibt es ja da auch, ja. Oder dann Leute, die Protozellen bauen wollen. Das unterscheidet sich ein bisschen von unserer Forschung in dem Sinne, dass sie letztlich anderes Baumaterial verwenden. Ein anderer Punkt ist natürlich, dann, das haben Sie ja auch gerade angesprochen, die Definition von Leben. Und es gibt also, ich würde das tatsächlich vielleicht bei uns eher aus der sozusagen Ingenieursperspektive ja. sehen, dass man sagt, es gibt also gewisse Eigenschaften von lebenden Systemen, die wären auch interessant für technische Anwendungen. Beispiel? Also beispielsweise Wahrnehmung der Umwelt. Also dass man sagt, okay, dann man hat irgendwie so irgendein molekulares Objekt, das feststellt, in welcher Umgebung das sich gerade befindet. Also um zum Beispiel kontextabhängige Entscheidungen zu treffen. Das ist also letztlich interessiert man sich für einen Teilaspekt des Lebendigen, der vielleicht auch technisch interessant wäre. Ja. Genauso wie eben der Aufbau von Strukturen durch Selbstorganisation. Also beispielsweise so wie eine Zelle, die hat halt irgendwie eine Umwandlung, baut da so ein Zytoskelett drin, das verleiht dem Ganzen dann irgendwie mechanische Stabilität ja. oder sonst wie. Und das wäre natürlich auch interessant, in bestimmten Bedingungen sowas einfach technisch zu realisieren. Die Herangehensweise von Leuten, die jetzt konkret sozusagen künstliches Leben erzeugen wollen, da geht es natürlich darum, bis zu einem gewissen Grad auch zu verstehen möglicherweise, was es benötigt, also wo sozusagen dieser Übergang vom komplexen ja. System zum Lebendigen Leben. Ist. Ja. Und hier kommt man aber dann natürlich tatsächlich in das Problem der Definition des Lebenden. Und da schwirren natürlich ganz viele ja. Definitionen rum, weil natürlich derjenige, der sich das zur Aufgabe gestellt hat, irgendwann mal sagen muss, jetzt habe ich es geschafft, ja, weil ja, folgende Kriterien erfüllt ja. sind. Und also in dem Sinne würde ich sagen, begeben wir uns gar nicht in dieses Fahrwasser, weil wir jetzt nicht sagen, dass wir wir künstliches Leben erzeugen wollen, sondern man interessiert sich halt einfach aus verschiedenen Gründen für Teilaspekte ja. davon. Also das okay. würde ich sagen. Und in dem Sinne würde ich auch natürlich auch diese Strömung als letztlich Weiterführung der Ideen der Nanotechnologie sehen, dass man einfach generell an Strategien interessiert ist, wie man Strukturen unter Umständen auch komplizierteres Verhalten ja. auf der Nanoskala oder eben auf der molekularen Skala zu erzeugen. Also das ist. Nennen Sie doch mal ein, zwei Beispiele. Sie sagen gerade, klar, man will das, aber warum braucht man das eigentlich? Also was wäre ein Nanoscale-System, das jetzt aus Ihrer Sicht für Ihre Definition des Gebiets interessant wäre? Also nicht lebendig, aber trotzdem aus, in Anführungszeichen, biologischen Materialien und vielleicht selbst organisiert. Ein beliebtes Anwendungsgebiet ist Nanomedizin. Also zum Beispiel, ich muss sagen, das sind gar nicht mal unbedingt Dinge, an denen wir ja. hier so konkret arbeiten. Aber das da kommen wir später noch drauf. Viele Leute sicher Sinn darin sehen, also dass man beispielsweise neuartige Medikamente erschafft, die bis zum gewissen Grad autonom zum Beispiel erkennen, ob eine bestimmte Erkrankung vorhanden ist und dann aktiv werden, abhängig von der Umgebung. Also da gibt es diese Schlagworte von Controlled Release Systemen oder Intelligent Drug Delivery. Da ist also eine der Visionen, dass man also Objekte schafft, die beispielsweise mit einer Sensoreigenschaft ausgestattet sind, die feststellen, ob sie, also wenn sie zum Beispiel in einem Körper zirkulieren, an einer bestimmten Stelle auf eine Erkrankung stoßen und dann wird letztlich so eine Art Diagnoseriegel ausgewertet, aufgrund deren Ergebnis ein Medikament freigesetzt wird oder nicht. Ja. Das hat also da verschiedene Hintergründe. Einerseits gibt es zum Beispiel viele, gerade Krebspharmaka, also Krebswirkstoffe, die sehr, sehr giftig sind, zwangsläufig. Das heißt, man kann die gar nicht irgendwie im ganzen Körper sozusagen verabreichen. Und da wäre es natürlich günstig, wenn man so eine Sonde hat, die sagt, aha, jetzt bin ich vor Ort und dort dann gezielt lokal dann eben diesen Stoff freizusetzen. Eines der Probleme mit Chemo, ne? Dass die eben quasi mehr oder weniger global die Zellen angreift. Ich meine, da gibt es sicherlich auch Selektoren, sonst würde mehr total kaputt gehen, aber ne? Und hier hat man aber dann schon ganz konkret dieses Problem. Also man braucht offenbar irgendeine Verpackung, die muss irgendwelche Sensoreigenschaften haben, die muss bis zum gewissen Grad entscheiden können, was zu tun ist und dadurch also möglicherweise auch unter Umständen irgendwelche Aktorik haben, also was freisetzen, Poren geöffnet werden oder irgendwie sowas. Und das sind schon viele Aspekte, die man natürlich auch in lebenden Systemen kennt, nur dass man jetzt und ich denke, dass das wirklich dann mehr so als Vorbild dient und es müsste auch nicht unbedingt biologisches Material sein, was man da verwendet. Das gibt auch sehr viele Leute natürlich auch in der Chemie, die versuchen, biomimetisch Dinge aufzubauen, die aber dann eben nicht also biochemischer Natur sind, sondern die bauen dann halt irgendwelche Polymere, die vielleicht ähnliche Eigenschaften haben. Wie ich bin völliger Chemie- und Biologie-Laie, um nicht zu sagen Depp. Ich war froh, dass ich das abwählen konnte. Physik war okay, aber Bio und Chemie war immer irgendwie schwieriger. Sie sagen gerade, die Chemiker würden Polymere bauen. Und die Physiker vielleicht Keramiken, weiß ich nicht. Was für Materialien, Sie sagen vorhin schon DNA, was für Materialien bauen denn sozusagen die Biologen und wie unterscheiden die sich von Polymeren? Also was zeichnet die aus? Nein, also vielleicht sollte ich es anders formulieren. Sowas wie DNA oder Proteine, das sind natürlich auch Polymere. Eben. Und das ist eine gute Frage. Also wir sind jetzt hier, die meisten von uns hier an dem Lehrstuhl sind Physiker und für uns haben biologische Moleküle tatsächlich den Vorteil, dass die einfacher dass wir die nicht selber synthetisieren müssen. Also die gibt es quasi schon. Die gibt es quasi schon, beziehungsweise die werden heutzutage auch automatisiert in sogenannten DNA-Synthesizern zum Beispiel hergestellt. Ja. Grob gesagt würde ich sagen, also es gibt natürlich in dem Sinne keinen Unterschied zwischen Biochemie und Chemie. Genau. Das ist so ein bisschen, also heutzutage zumindest nicht mehr unbedingt. Vielleicht, wenn das jetzt ein Chemiker hört, der wird da widersprechen. Aber DNA ist auch ein Polymer. Der Punkt ist natürlich, dass bei DNA jedes Monomer im Prinzip ein anderes sein kann. Das heißt, eins von vier Basen typischerweise, also dieser DNA-Code. Und das Besondere ist eigentlich, dass eben dadurch irgendwie eine Information in diese Polymere eingespeichert ist. Also das ist ja einer der wichtigen Punkte sozusagen. Und es ist nicht so leicht, mit Methoden der traditionellen Chemie solche Polymere herzustellen. Also man kann nur sehr schwer, oder zumindest früher konnte man es nicht, dass man ein sehr langes Polymer herstellt, wo beispielsweise jedes Monomer ein anderer Typ ist. Heutzutage kann man sowas natürlich schon machen mit sogenannter Solid Phase, sozusagen Synthese, wo man letztlich irgendwie so ein Monomer irgendwo anbringt und dann gibt man das nächste dazu, lässt es reagieren, spült wieder, gibt das nächste dazu. Genauso kann man heutzutage auch künstlich DNA herstellen. Okay. Nur der klassische Polymerchemiker, der würde halt irgendwie was anrühren und dann polymerisiert das Zeug halt und ergibt dann letztlich eine Mischung von Polymeren mit einer gewissen Längenverteilung. Ja. Wobei typischerweise dann alle Monomere die gleiche sind. Wenn man sich ein bisschen anstrengt, kann man sogenannte Block-Copolymere machen, wo dann praktisch immer wieder Blöcke auftreten, die aneinander gekoppelt sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass die sozusagen so eine hohe Informationsdichte haben, wo dann also an jedem Punkt was anderes ist. Also das unterscheidet die in zunächst mal fundamental. Ja. Bei DNA kommt halt jetzt und bei Proteinen kommt dazu, das sind halt die haben ganz spezielle Eigenschaften im Sinne von, also speziell DNA ist halt sehr stark geladen. und ist hydrophil, also sehr, sagen wir mal, wasserlöslich. Ja. Und viele der Polymere, mit denen der traditionelle Chemiker arbeitet, die sind nicht so stark geladen. Und man kann das aber natürlich schon auch alles machen. Also ein Chemiker kann auch, also klar. Polyacrylsäure zum Beispiel ist auch stark negativ geladen, aber das ist halt dann jedes Monomer ist halt das Gleiche. Ja. Und diese, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine komplizierte Antwort. Der Punkt, wenn man jetzt mit biologischem Material arbeitet, da ist es eben das so, dass dann jedes Monomer irgendwie definiert ist. Und gleichzeitig muss man halt mit gewissen physikalischen Eigenschaften leben, die zum Teil gut sind und zum Teil aber vielleicht nicht so. Auch nicht so gut. Ja. Das heißt, viele Chemiker mögen es zum Beispiel überhaupt nicht, in Wasser zu arbeiten. Oder wir brauchen auch Salzlösungen dafür, damit das ganze Zeug funktioniert. Das sind zum Teil also chemische Bedingungen, die ein klassischer Chemiker eigentlich nicht mag, weil es nicht so gut kontrolliert ist oder auch irgendwelche Sachen halt da passieren, die aus chemischer Sicht nicht interessant sind. Also insofern sind es ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn man aber jetzt einige Eigenschaften von Biopolymeren identifiziert, wo man weiß, also das macht also jetzt diese oder jene Struktur eben deswegen, weil da so ein Teil hydrophil und ein anderer Teil hydrophob ist, dann kann natürlich ein organischer Chemiker sowas letztlich schon versuchen nachzubauen. Und sobald also ein Chemiker jetzt beispielsweise was Analoges gefunden hätte, was eben für eine bestimmte Aufgabe das Gleiche macht wie so ein Biopolymer, dann kann er halt im Gegensatz zu uns oder den Biochemikern kann er dann kilogrammweise von dem Zeug herstellen. Also es ist nicht auszuschließen, dass wenn man also für bestimmte Anwendungen erkennt, dass also dafür auch so ein chemisches Analog funktionieren würde, dann kann man davon halt haufenweise herstellen. Ja. Jetzt speziell bei den Sachen, die wir machen, spielt aber die Sequenz eine große Rolle. Wegen der Information, die da drin steckt. Genau. Aber es gibt natürlich andere Ansätze, wo diese Sequenz nicht so wichtig ist, wo es nur darum geht, ist es jetzt stark geladen oder nicht. Also da verästelt sich dann sozusagen das Ganze ein bisschen. Und die Informationsdichte ist wichtig, weil tatsächlich Informationen übertragen oder gespeichert werden sollen? Oder hat diese Tatsache wieder chemisch oder physikalische Konsequenzen, die Moleküle zum Beispiel leichter, weiß ich nicht, falten lassen oder mechanisch Eigenschaften haben? Also sonst sollen wir vielleicht auch einfach mal über ein konkretes Beispiel reden, gerade dieses Medikament, wo wir gesagt haben, es gibt da die Verpackung des Wirkstoffs, es gibt Sensorik, es gibt einen Aktor, die Pore. Wie würde man sowas bauen? Wie geht man da ran? Also hier muss ich auch mehr von der Arbeit von anderen Leuten reden. Also es gibt hier kommen tatsächlich eher eigentlich diese anderen, eher chemischen Ansätze momentan zum Tragen. Das ist jetzt gar nicht mal so sehr das, was ich da jetzt gerade gesagt habe. Ich kann noch ein anderes Beispiel nehmen. Ich versuche es nur greifbarer zu machen, irgendwie ein bisschen. Letztlich versucht man natürlich, ich meine, das ist jetzt auch gar nicht mein Fachgebiet direkt, aber man muss natürlich irgendwie immer bestimmte Randbedingungen erfüllen, wenn man also solche Sachen eben im lebenden System zum Laufen bringen möchte. Also jetzt ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, wie bringt man DNA in eine Zelle rein? Mhm. Also DNA ist halt stark negativ geladen, eine Zellmembran stellt eine sehr, sehr hohe energetische Barriere dar für geladene Objekte. Also die kriegt man da nicht so leicht durch. Deswegen möchte man tendenziell die Ladung abschirmen, zum Beispiel von solchen DNA-Molekülen. Und dazu verwenden also Leute zum Beispiel für die Gentherapie gibt es halt Methoden, um diese DNA zu verpacken. Und da ist es dann naheliegend, irgendwas positiv geladenes zu nehmen. Also man umhüllt die sozusagen mit positiv geladenen Molekülen. Da gibt es halt unterschiedliche Typen. Einige nehmen dann eben Lipide her, die eben positiv geladen sind. Dadurch entstehen dann Komplexe aus der negativ geladenen DNA und der positiv geladenen Lipide. Und das ganze Objekt an sich ist dann mehr oder weniger neutral. Ja. Also gibt es auch ganz interessante Effekte, dass die zum Beispiel dann auch sogar überladen werden können, also dass dann plötzlich positiv ist oder irgendwie so Zeug. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Und dann können die zum Beispiel zum Teil durch die Zellmembran durchgehen. Und wenn man also sowas designen möchte, spielen dann halt solche physikalischen Eigenschaften eine Rolle, wie die Ladung, aber dann auch die Größe. die letztlich auch bestimmen, ob sowas gut durch eine Zellmembran kommt oder nicht. Ja, ja. Also das sind insofern halt Überlegungen, die irgendwie so an der Grenze zwischen Biochemie und Chemie letztlich sind. Ja. Jetzt aus meinem Gebiet, also wenn ich jetzt vielleicht das doch irgendwie zu uns rüberziehen darf, wir arbeiten an konkret künstlichen Strukturen aus DNA, die tatsächlich eigentlich ursprünglich mehr, also ich würde sagen, bis vor ein paar Jahren hat niemand ernsthaft geglaubt, dass es vielleicht zu Anwendungen kommen könnte, aber was man, also hier spielt unter anderem auch natürlich die starke Ladung der DNA eine Rolle, dass die also für viele Anwendungen nicht so gut geeignet ist. Der Vorteil von DNA ist eben dieser DNA-Code. Also man kann eben DNA-Moleküle mit unterschiedlichen Sequenzen herstellen. Yep. Und jedes DNA-Molekül unterscheidet sich natürlich dann entsprechend von jedem anderen Molekül, genau, das einen anderen Code hat. Und das ist jetzt zwar eigentlich eine relativ einfache Eigenschaft, aber man kann jetzt eben Moleküle designen so, dass die entweder überhaupt nicht miteinander wechselwirken oder man kann DNA-Sequenzen so wählen, dass halt zwei DNA-Moleküle genau zusammenpassen. Und das hängt von der Sequenz ab. Das hängt von der Sequenz ab. Damit die, damit sie dann diese Doppelhelix bilden. Genau. Also man kann praktisch einfach durch die Wahl der DNA-Sequenz bestimmen, bildet jetzt so eine DNA eine Doppelhelix oder nicht. Ja. Und es stellt sich heraus, dass DNA-Doppelhelices relativ steife Moleküle sind. Die sind also tatsächlich verhältnismäßig steif im Vergleich zu den meisten anderen Polymeren, die man so kennt, sodass also die Idee naheliegend ist, daraus irgendwelche Gerüststrukturen zu bauen. Ah, man kann also jetzt solche DNA-Doppelhelices zusammenbauen zu geometrischen Formen. Und diese Form wird letztlich bestimmt durch die Wahl der DNA-Sequenz, weil man also eben sagt, das eine DNA-Stück soll jetzt dort kleben, das andere soll dort kleben und dadurch baut man so Gerüststrukturen zusammen. Und diese Idee ist eigentlich relativ einfach und wurde auch schon 1980 oder so von dem Übervater dieses Gebiets, also Nedry and Seaman, propagiert. Nur hat das bis vor ein paar Jahren keiner so richtig hinbekommen. Also es gibt zwar viele Veröffentlichungen in der Richtung, aber erst vor ein paar Jahren ist so eine Technik aufgekommen, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert und sehr reproduzierbar funktioniert. Das ist diese berühmte DNA-Origami-Technik. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Doch, ich habe es in Ihren Folien gelesen. Ah, ja. Aber genau. Die gibt es seit 2006. Das hat der Paul Rotemund mehr oder weniger erfunden. Das ist ein Wissenschaftler am Caltech. Mhm. Und das basiert aber letztlich natürlich auf der ganzen Vorarbeit, die Jahrzehnte davor gemacht wurde. Da hat man halt gelernt, wie es funktioniert und was man lieber sein lässt bei diesem Versuch. Und inzwischen kann man eben mehr oder weniger beliebige Objekte aus flache Objekte oder auch dreidimensionale Objekte aus DNA mit dieser Technik bauen. Und das ist tatsächlich eine gewisse Revolution für dieses kleine Forschungsgebiet. Und dadurch sind also in den letzten Jahren auch immer mehr Leute mit aufgesprungen. Also es ist eine Technik, die von vielen Leuten jetzt angenommen wird, um alle möglichen Sachen damit zu machen. Und wenn Sie sagen, man kann da etwas bauen, dann ist es ja nun nicht so, vermute ich, dass man da mit irgendwelchen Pipetten irgendwelche Strukturen zusammensetzt, sondern ich stelle mir das so vor, aufgrund der DNA-Strukturen gibt es sozusagen Stellen an den DNAs, die aneinander kleben. Und indem man da die entsprechende Kombination von DNA-Molekülen reinwirft und ich sag mal dann einmal kräftig schüttelt, dann kommen sozusagen per Zufall die raus, die zusammenkleben. Ist das ganz ungefähr richtig? Oder wie geht so eine Synthese tatsächlich handwerklich mechanisch vor sich? Ja, das ist schon ziemlich, also es stimmt schon so ungefähr. Nur mit dem durch Zufall, muss ich sagen. Klar. Also es ist so, die Moleküle, die treffen natürlich durch Zufall aufeinander, aber wie sie zusammenkleben, ist natürlich von vornherein designed. Das ist ja die Idee. Genau. Also insofern haben Sie schon recht. Man kann tatsächlich, das ist erstaunlich, dass diese Technik funktioniert so gut, dass dann tatsächlich auch bereits Leute sowas wie Computer-Aided Design-Programme, also CAD-Programme dafür entwickelt haben und man kann inzwischen also solche Strukturen am Computer designen, indem man also die Struktur malt und dann wählt man eben strategisch letztlich die Stellen, wo die DNA-Moleküle zusammenkleben sollen und wo nicht und wo die dann sozusagen diese Gesamtstruktur zusammenhalten sollen. Ja, ja. Und man kann dann letztlich so eine Art DNA-Sequenz in diese Struktur einpflegen. Und das macht das System automatisch wahrscheinlich. Genau. Cool. Und es berechnet, berechnet einem dann letztlich die Sequenzen, Wahnsinn. Die DNA-Sequenzen, die man benötigt. Ja. Und hier kommt dann der andere Punkt eben zum Tragen, dass es in den letzten Jahrzehnten eben diese automatisierte DNA-Synthese entwickelt wurde. Ja. Das heißt, es sind eigentlich auch Syntheseroboter, die eigentlich nur die Sequenz sozusagen zugeschickt bekommen und dann fangen die an, das zu synthetisieren. Also sprich, sie setzen ein CAD-Programm, malen ihre Struktur. Genau. Das System sagt ihnen dann, ob es überhaupt eine DNA-Sequenz gibt. Das kann ja auch mal sein, es geht nicht, weil es einfach nicht kombinatorisch nicht geht. Dann kommen Zahlen raus, die schicken sie an irgendein Labor, das baut ihnen die DNA, die kommt zurück, da schütteln sie kräftig und haben sie ihre Struktur. Ungefähr so, genau. Okay. Und in dem Sinne, also ohne uns da jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen, ist das wirklich die, würde ich sagen, am weitesten fortgeschrittene, sagen wir, molekulare Nanotechnologie, also die so funktioniert, dass da praktisch ein Ingenieur an seinem Bildschirm sitzt und mit hauptsächlich automatisierte Arbeitsschritte zwischen ihm und seinem molekularen Produkt sind. Also das ist, glaube ich, das gibt es tatsächlich in, glaube ich, keinem anderen Bereich. Also auch ein organischer Chemiker, der muss sich halt noch mehr anstrengen, um wirklich was zu synthetisieren. Und das ist schon eine erstaunliche Entwicklung. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es gibt natürlich auch viele Kritikpunkte, da kann man dann auch noch drauf zurückkommen. Also viele Leute sagen natürlich, aber das macht überhaupt keinen Sinn, das mit DNA zu machen. Der Punkt ist, bis zum gewissen Grad, mit DNA kann man das machen. Ja. Unter anderem auch deswegen, weil es eben ein informationstragendes Molekül ist, weil sonst würde nämlich diese ganze Sache nicht funktionieren, dass man das am Computer designt, dass tatsächlich eine Art Sequenz ausgespuckt wird, die dann wiederum von einem Roboter eingelesen werden kann. Also das basiert letztlich alles natürlich auf dieser Eigenschaft, dass also das sozusagen kodiert ist in dieser DNA. Und das ist natürlich der Reiz davon. Gleichzeitig ist das Problem, dass DNA vielleicht nicht das ideale Baumaterial ist. Also das ist aber so scheint es funktioniert. Ja. Und das ist also letztlich eine Abwägung von sagen wir mal, Vorzügen und Nachteilen, die man da machen muss. Also in meinem Bereich ist es naturgemäß so, dass man halt, dass man versucht, alles mit DNA zu machen, weil man eben weiß, dass man dass man besonders weit gehen kann mit DNA. Aber es gibt andere Leute, die natürlich eher pragmatisch veranlagt sind und sagen, um das gleiche Ziel zu erreichen, kann ich eine viel einfachere Herangehensweise wählen, die vielleicht auch billiger ist und so weiter. Also mit gleichem Ziel meinen Sie jetzt die gleiche Struktur möglicherweise. Das heißt, in gewisser Weise ist DNA so was wie Rapid Prototyping. Das ist ein generischer Wirkstoff, der für viele Dinge funktioniert, aber nicht der optimierteste für jeden Anwendungsfall. Das ist ein guter Vergleich, ja. Mhm. Und vielleicht ist es aber auch nicht immer wichtig, dass die geometrischen Spezifikationen zum Beispiel genau, also vielleicht muss es nicht immer ein Würfel oder ein Tetraeder oder sonst was sein. Vielleicht reicht irgendwas, was irgendein Knödel ist, was nur ungefähr Zeug reingeht. Und in dem Sinne, also wenn es jetzt nicht um diese ganz präzise Anordnung von irgendwelchen Objekten geht, da gibt es sicher haufenweise andere Techniken, die billiger, schneller und so weiter sind. Ja. Aber natürlich ist es, glaube ich, schon auch eine der Visionen der Nanotechnologie allgemein, dass man eben diese Kontrolle über die Anordnung von Materie oder über die Anordnung von Nanoobjekten erreicht. Und da gibt es momentan eigentlich keine andere Methode, die auf Selbstassemblierung basiert. Würde ich sagen. Ja. Wenn ich jetzt da so selbstassemblierend einmal kräftig schüttel sozusagen, entstehen da dann ausschließlich solche gewünschten Strukturen oder verheddern die sich auch mal und es kommt was Falsches raus? Und wenn ja, stellt sich die Frage, wie finde ich denn dann, woran erkenne ich und wie picke ich raus das, was ich haben will? Das ist eine typische Chemikerfrage. Ich bin kein Chemiker. Nein. Also natürlich ist das eine wichtige Sache und das ist nicht so leicht zu entscheiden. Also es gibt halt alle möglichen analytischen Verfahren, die einem sagen, wie viel Ausbeute man hat ungefähr. Und es ist zum Teil nicht so leicht zu entscheiden. Das ist auch ein gewisser Streitpunkt vielleicht generell. Also das gibt auch unterschiedliche Arten, um sozusagen Ausbeute zu messen. Mhm. Das kann ich jetzt vielleicht irgendwie schwer erklären, aber es ist so, dass es tatsächlich, wenn sowas auf so chemischen Prozessen basiert, dann hat man nie 100% Ausbeute. Ja. Es gibt immer Ausschuss. Das heißt, man im Wesentlichen, was man machen muss, ist so gut es geht, hat irgendwelche Proben aufzureinigen. Man kann also durch grobe, also zum Beispiel durch Chromatographie oder Gel-Elektrophorese oder solche Dinge, kann man letztlich die Guten von den Schlechten trennen, so gut es geht. Ja, ja. Und dann spielt natürlich auch sicher ist eine Rolle, wie man jetzt die Strukturen herstellt, was dann zu höherer oder zu schlechterer Ausbeute führt. Ja. Recht viel mehr könnte jetzt ein Chemiker auch nicht machen. Also Chemiker, die reinigen halt dann auch immer ihre Strukturen auf. Ja. Und dann kann er halt sagen, okay, die Reinheit ist so und so. Aber im Endeffekt filtert man halt die Ergebnisbrühe so, dass man aufgrund der chemischen oder physikalischen Eigenschaften weiß, irgendwann kommt dann nur noch das raus, was ich haben will. Mhm. Eine Frage stellt sich natürlich noch, was mache ich mit solchen Strukturen? Aber Sie haben ja schon ein Beispiel genannt. Ich kann zum Beispiel quasi einen Container bauen, der dann irgendwelches anderes Zeug beinhaltet und irgendwo hinfährt. Ja. Anderes Beispiel vielleicht noch? Also das ist, war jetzt eben ein bisschen längerer Ausflug, um Ihre ursprüngliche Frage zu beantworten. Also während eben die meisten Leute solche Controlled-Release-Systeme, da ist es ein riesiges Feld in der pharmazeutischen Chemie, sucht das Feld, in dem ich mich jetzt zufällig befinde, eben natürlich seit langer Zeit auch nach einer Anwendung. Und nachdem früher eher das Problem war, die Strukturen überhaupt herzustellen, ist also mit dieser neuen Methode erst seit ein paar Jahren was auf dem Markt, was so gut funktioniert, dass die Leute jetzt konkret Anwendungen zu finden suchen. Und eine der naheliegenden Anwendungen ist eben solche Container zu bauen. Es gibt also jetzt tatsächlich schon einige Arbeitsgruppen, die beginnen, solche Strukturen an Zellen zu verfüttern, um zu sehen, wie die aufnehmen, ob man die verwenden kann, um zum Beispiel eben irgendwelche Wirkstoffe in Zellen reinzubringen oder solche Dinge. Ja. Das heißt, es ist einfach eine weitere Methode, um sowas zu machen. Ob sich die als die eine geeignete herausstellt, ist die andere Frage. Hier wird auch immer der Preis eine Rolle spielen. Klar, und DNA ist im Moment, es wird zwar immer billiger, aber es ist noch nicht so billig wie jetzt zum Beispiel irgendwelche anderen chemisch hergestellten Sachen, die man in großen Mengen herstellen kann. Ja, ja. Wenn es um andere Anwendungen geht, also wir sind jetzt tendenziell mehr an, sagen wir mal, Grundlagenfragen interessiert. Und es gibt jetzt speziell in der Biophysik gibt's viele mögliche Anwendungen, weil man, sagen wir mal so, also da kommt man vielleicht wieder ein bisschen in diese synthetische Biologie-Fragestellung rein. Aus physikalischer Sicht und auch aus chemischer Sicht natürlich macht man sich Gedanken darüber, warum sind biologische Systeme oder Zellen so anders oder scheinen sich so anders zu verhalten als chemische Systeme, obwohl das ist beides sind ja auch nur Ansammlungen von Molekülen. Und da gibt es natürlich irgendwie Ideen, dass was Zellen unterscheidet von traditioneller Chemie, ist, dass die sehr, sehr stark organisiert sind. Also die haben also eine sehr stark organisierte innere Struktur, wo also bestimmte Bereiche sind für bestimmte Sachen zuständig und Moleküle schwirren nicht einfach frei rum, sondern sind häufig sehr, sehr straff organisiert. Die werden also in einer bestimmten Geometrie angeordnet oder in räumlicher Nähe. Und die Zwischenprodukte bei irgendwelchen Reaktionen, die schwimmen sozusagen nicht frei einfach rum, sondern die werden möglicherweise von einem Punkt zum nächsten weitergereicht. Das Ganze ist auch, also so eine Zelle ist auch eine relativ dichte Masse, die man jetzt nicht direkt vergleichen kann mit, sagen wir mal, so einer chemischen Reaktionslösung. Mhm. Und entsprechend wurden viele Theorien auch entwickelt, wie das sein kann, dass chemische Prozesse einfach ganz anders abzulaufen scheinen in einer Zelle oder dass zum Beispiel manche Prozesse effektiver sind oder schneller ablaufen oder dass bestimmte Synthesen möglich sind in einer Zelle, die schwierig sind für einen Chemiker mit traditioneller Chemie. Und jetzt bietet sich natürlich die Möglichkeit, mit diesen Methoden von molekularer Selbstorganisation Strukturen nachzubauen, um zum Teil natürlich auch sowas erstens mal zu testen. Also solche Ideen, dass man sagt, also eigentlich sollte zum Beispiel der Prozess besonders gut ablaufen, wenn also die Moleküle so und so einen gewissen bestimmten Abstand haben. Und Gleichzeitig kann man natürlich hoffen, irgendwann mal auf dieser Basis auch tatsächlich chemische Systeme zu bauen, die halt bestimmte Dinge können, die halt nicht mit der traditionellen Methode möglich sind. Also und künstliche Zellen sozusagen, wenn man so will. Ja, Systeme, die Eigenschaften von Zellen haben. Und in dem Sinne bietet halt jetzt diese DNA-Nanotechnologie bis zum gewissen Grad einfach eine Technik, mit der man Strukturen herstellen kann, mit denen man sozusagen gezielt Versuche machen kann, also entsprechende Theorien aus der Physik auch zu überprüfen. Mhm. Ich würde es also so sehen, dass, also ein blöder Vergleich wäre vielleicht, wenn man das jetzt mit, also das Problem ja der Biologie ist letztlich, also traditionell ist ja biologische Forschung basiert ja darauf, dass man praktisch biologische Systeme beobachtet oder Zellen beobachtet, während jetzt die Herangehensweise des, sagen wir mal, Physikers oder von ähnlichen Disziplinen halt die ist, man hat eine Theorie und macht ein Experiment und schaut, ob die Theorie stimmt und dann gibt es ein Feedback zur Theorie und sagt, ja, das ist das und das ist rausgekommen, dann rechnet der Theoretiker ein bisschen rum oder ändert sein Modell und diesen Feedback könnte man in der Biologie ja nur machen, wenn man sozusagen entweder die ganze Zelle baut und sagt, ob die jetzt übereinstimmen mit der Theorie und die dann immer modifiziert, abhängig von der Theorie. Das kann man bis zu einem gewissen Grad machen. Das machen ja die Biologen durch molekularbiologische Methoden, nur dass die typischerweise, also das sind ja diese berühmten Knockout-Experimente, zum Beispiel man schaltet ein Gen aus und schaut, was passiert. Und dann, das geht schon in die Richtung, das dauert nur sehr lange und ist auch relativ ist auch zum Teil schwer zu interpretieren, weil man in einem sehr komplizierten System eine einzelne Komponente ändert. Also was Sie sagen, Sie wollen quasi spezifischere Eigenschaften isolieren, um auf kleinerer Komplexitätsebene besser zu verstehen und nicht immer das Gesamtsystem um sich herum zu haben. Ja, und hier kommt man aber dann gleich wieder natürlich in das Problem, dass manche Leute finden diese Herangehensweise, also die ja eigentlich eine reduktionistische Herangehensweise ist, gut und andere Leute finden sie total ungeeignet, um biologische Fragestellungen anzugehen. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, jede Meinung zu diesem Thema. Also ich glaube, ein klassischer Biologe wird sicher sagen, man wird nie irgendwie die Komplexität verstehen, indem man solche Teilsysteme untersucht. Aber das ist so ein Grundproblem. Ich bin ja Softwareer und wir haben schon so die Meinung, dass man ein Problem in Teilprobleme zerlegen kann, das Teilproblem lösen und dann sozusagen eine klar definierte Schnittstelle definieren, die dann von einem größeren System verwendet wird. Mhm. Und man geht davon aus, dass man das isolierte System, wenn die Schnittstelle das System gut beschreibt, auch isoliert testen kann. Mhm. Und die Annahme stimmt in der Software unter bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Die Frage, die ja letztendlich hinter dieser Kritik an dem Ansatz steht, ist, wenn ich ein System oder ein Subsystem in seiner Isoliertheit teste, und ich mache da irgendwelche Feststellungen, beschließe irgendwas über meine Theorie und ich bette das wieder in das Gesamtsystem ein. Mhm. Verhält sich es dann noch genauso oder nicht? Also sprich, ist es isolierbar oder nicht? Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau daran sozusagen sich die Geister scheiden. Ob man eine Aussage für das Gesamtsystem hat, wenn man nur das Kleine anguckt. Ja, also da kann man sicher auch viele Sachen dazu sagen. Also es gibt natürlich auch das muss ja auch nicht immer unbedingt dann auch für die biologische Forschung von Nutzen sein. Es kann ja auch sein, dass man sagt, wir glauben, dass eine Zelle eine bestimmte Sache besonders gut kann, weil ein bestimmter Teil davon dieses oder jenes macht. Und diesen bestimmten Teil kann man nachbauen und vielleicht stellt man fest, tatsächlich, es funktioniert besser. Man muss ja an dem Punkt aber dann nicht den Schritt zurückgehen zur biologischen Forschung und sagen, wir erklären jetzt, warum das so und so funktioniert, sondern sagen, toll, wir haben jetzt ein Nanosystem damit gebaut, dass irgendwie irgendeine bestimmte Aufgabe besonders gut erfüllen kann. Ja. Also das ist natürlich auch schon ein bisschen die Idee, dass man also letztlich Inspiration sich holt aus der Biologie und dann das aber möglicherweise für ganz andere Anwendungen verwendet. Also das ist jetzt keine wirklich befriedigende Anwendung unserer Forschungsrichtung, aber das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, die man hat. Ja. Also ganz konkret kann ich, also nur um das vielleicht noch kurz abzuschließen, sagen, dass also was wir halt in letzter Zeit zum Beispiel gemacht haben, sind halt meinetwegen Nanopartikel in ganz bestimmte Abstände anzuordnen oder Farbstoffe in bestimmten Abständen. Das haben wir auch zusammen mit Kollegen gemacht. Das ist nicht alles unsere Sache. Aber es gibt eben bestimmte Strukturen, von denen man weiß, die wären aus bestimmten Gründen ganz interessant. Also weil beispielsweise Farbstoffe oder eben Nanopartikel miteinander wechselwirken, wenn die bestimmten Abstand haben, um zum Beispiel bestimmte optische Effekte zu erzeugen oder sowas. Und es gibt dann tatsächlich zum Teil gar nicht so viele geeignete Methoden, um sowas überhaupt zu bewerkstelligen. Eine andere Methode der Nanotechnologie ist natürlich diejenige, eben die aus sich letztlich aus der Halbleitertechnologie entwickelt hat, dass man also mit ähnlichen Methoden, wie man Mikrochips herstellt, einfach Objekte immer kleiner macht, also durch Mikrofabrikationsmethoden. Ja. Und die können natürlich auch sehr, sehr viele Strukturen sehr, sehr gut machen, aber es gibt manche Strukturen, die man eben damit nicht erzeugen kann. Und da bietet letztlich eben sowas wie eine molekulare Nanotechnologie, die auf Selbstorganisation bietet, einfach eine alternative Route an, um andere Strukturen bauen zu können. Und sowas machen wir halt zum Teil, also letztlich auch physikalisch motiviert, irgendwelche künstlichen Strukturen zu bauen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts, ich habe hier genug Fäden. Gehen wir nochmal kurz zurück zu unserer Nanomedizin. Ja. Wir haben jetzt gerade viel über Strukturen geredet. Das heißt also, eine Anwendung strukturmäßig in dieser Nanomedizin ist dieser Container für den Wirkstoff. Mhm. Jetzt haben wir auch gesagt, diese Nanomedizin muss dann zum Beispiel irgendwo andocken an einer Krankenzelle oder Krankengewebe. Mhm. Und dazu braucht es irgendeinen Sensor. Mhm. Ist der Bau von Sensoren auch Teil dieses Feldes und wie würde so ein Sensor funktionieren? Ja, also die Sensorik ist natürlich ein riesiges Feld und da würde ich sagen, da verlässt man wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, die meisten Leute, die in der Sensorik tätig sind, würden jetzt nicht sagen, dass sie zu dem Bio-Nanotechnologie-Bereich gehören, aber es ist sicher, ist das ein angrenzender Bereich. Also was man kann, nutzt natürlich in diesem Kontext, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, letztlich immer irgendwelche sogenannten molekularen Erkennungswechselwirkungen. Es gibt also dieses berühmte Schlüssel-Schloss-Prinzip oder ähnliche Sachen. Und sowas kann man letztlich natürlich nutzen, um auch Sensorik zu betreiben. Im Wesentlichen läuft es ja darauf hinaus, dass also wenn so eine molekulare Erkennung stattfindet zwischen zwei Komponenten, dann bewegt sich üblicherweise irgendwie ein Stück von also einem Molekül. Also wenn zum Beispiel zwei Moleküle aufeinandertreffen, dann haben die unter Umständen nicht von vornherein die perfekte Passform, sondern das eine oder das andere ändert sich dann noch ein bisschen und passt sich irgendwie an. Und diese Änderung kann man entweder direkt für die Sensorik benutzen, zum Beispiel indem man irgendwelche Farbstoffe anbringt, die dann abstandssensitiv sind, dann sieht man halt einfach, wenn da sich irgendwie eine Änderung ergeben hat. Also oder dann optisch gucken dann man sozusagen. Man kann es dann optisch anschauen oder man versucht, das zu übertragen, indem man also diese Konformationsänderung mechanisch letztlich auf ein anderes Molekül überträgt. Und da gibt es also ein riesiges Feld, das genau solche Sachen macht. Und sowas kann man eben auch mit DNA machen und deswegen ist also DNA oder auch RNA sind da also relativ geeignete Objekte sogar, um genau solche Dinge zu machen. Also ganz einfaches Beispiel ist im Fall von DNA-Doppelsträngen haben wir ja schon mal erwähnt. Also wenn jetzt zwei solche DNA-Stücke zusammenkleben, dann kann man irgendwie erreichen, dass einer von denen zum Beispiel verdrängt wird von diesem Doppelstrang durch irgendwas anderes. Oder man kann erreichen, es gibt also bestimmte DNA-Moleküle, die gerne an andere Moleküle binden, also an nicht DNA, sondern an andere. Und wenn die jetzt anwesend sind, dann würde zum Beispiel so eine Doppelhelix sich teilweise auflösen, dann bindet es an andere Moleküle an. Und diese Prozesse kann man alle irgendwie benutzen, um entweder direkt Sensorik zu betreiben oder dann so eine weitere Reaktion auszulösen. Das ist aber schon stark, wie soll ich sagen, experimentell in dem Sinn, dass man halt weiß, in Anführungszeichen, wir haben halt mal beobachtet, wir haben vorhin über dieses CAD-System geredet, wo man quasi das Ergebnis beschreibt, in dem Fall irgendwie grafisch, und dann drückt man einen deterministischen Knopf und dann kommt das auch raus. Hier ist ja mehr so, jemand hat mal festgestellt, dass A und B sich so und so verhalten. Wir haben eine große Datenbank von diesem Wissen und vielleicht von diesen Molekülen irgendwo. Mhm. Und wenn wir irgendwie was brauchen, was sich um 30 Grad ändert, also abbiegt, dann nehmen wir halt diese beiden Moleküle, weil wir wissen, da funktioniert es zufällig so. Zufällig wieder in Anführungszeichen. Ja, ich würde Ihnen bis zum gewissen Grad recht geben. Das ist, Es gibt natürlich hier unterschiedliche Ansätze. Also das eine ist, es ist richtig, es gibt den Ansatz der Datenbank. Es ist tatsächlich so, dass die biologische Forschung einfach eine gigantische Menge an Informationen zusammengetragen hat. Und die können Sie ja heutzutage in Datenbanken abrufen. Das sind ja riesige Datenbanken, die da hinterlegt sind im Netz, die also wenn man der Bioinformatik mächtig ist, also kann man da eben diese Dinge zum Teil versuchen zu extrahieren. Also das ist auch ein guter Ansatz im Prinzip. Das Problem ist bis zum gewissen Grad, dass man manche dieser Dinge, also wie diese Konformationsänderungen oder ähnliche Sachen, nicht so gut vorherberechnen kann. Also wenn ich vorhin von einem CAD-Programm gesprochen habe, dann liegt es daran, dass dort arbeitet man vor allem eben mit dieser speziellen DNA-Doppelhelix, mit dieser Struktur, von der man ziemlich gut weiß, was da passiert. Aber sobald andere Moleküle im Spiel sind oder Proteine oder kompliziertere Sachen, die nicht allein auf Doppelhelices basieren, ist es zum Teil schwer, das vorherzusagen und auch nicht mehr besonders verlässlich. Also es gibt innerhalb der Forschung, da gibt es natürlich Leute, die versuchen, es vorherzusagen. Es gibt andere Leute, die einfach wild rumprobieren. Da gibt es also das ganze Spektrum. Und es ist nicht unbedingt klar, was der bessere Ansatz ist. Also es gibt durchaus Leute, die versuchen am Computer zum Beispiel auch Proteine zu designen. Also das ist ein Ansatz, der nennt sich dann auch naheliegenderweise Protein Design. Man nimmt beispielsweise irgendein Protein, da weiß man, welche Struktur das hat, weil das meinetwegen schon mal jemand die Struktur untersucht hat. Also man hat irgendwelche, sagen wir, Röntgenstrukturdaten, die kann man auch aus dem Internet dann runterladen, schaut sich dann dieses Objekt an, sagt aber, jetzt möchte ich, dass dieses Protein eigentlich was anderes macht, als die biologische Funktion sozusagen eigentlich jetzt vorgibt. Und dann kann man natürlich versuchen, auch hier wieder gezielt an einigen Stellen Änderungen vorzunehmen. Und das machen auch manche Leute, nur ist hier das Problem, dass das manchmal halt nicht klappt. Manchmal klappt es nicht, weil diese Strukturen einfach wesentlich komplizierter sind. Ja. Es ist auch nicht so leicht, das vorher zu berechnen. Also deswegen würde ich sagen, ist es so eine Mischung aus verschiedenen Ansätzen. Es gibt durchaus diesen computergestützten Ansatz, aber der funktioniert nicht immer. Also es ist natürlich die Hoffnung von den Leuten, die in dem Bereich arbeiten, dass das irgendwann mal funktionieren wird. Also deswegen würde ich nur sagen, es ist sozusagen, was glaube ich typisch ist für das Feld, dass das halt immer mehrere Ansätze parallel verfolgt werden. Ein anderer Ansatz, also das würde man zum Beispiel rationales Design nennen, ein beliebtes Gegenkonzept ist, künstliche Evolution zu verwenden. Und da kommt einem natürlich dann auch wieder die Sequenznatur aller Biopolymere entgegen, dass man also einfach zum Beispiel Zufallssequenzen erzeugt und dann sich halt die Sachen rausfischt, die dann das richtige Verhalten zeigen. Ja. Und da ist das Problem, dass man sich das richtige Auswahlexperiment überlegen muss. Ja. Und dann kann man im Nachhinein feststellen, warum es denn geklappt hat, also indem man es dann nachträglich wieder untersucht. Also ich meine, Sie als Physiker, ich bin auch Physiker ursprünglich mal von der Ausbildung, also FH-Physiker, aber als Physiker versucht man ja immer sozusagen, wie Sie vorhin gesagt haben, eine Theorie zu definieren, die Vorhersagecharakter hat. Dazu muss man aber das System verstehen. Und ich denke halt, wenn man jetzt sich vorstellt, man hat ein Protein mit, ich weiß nicht, wie viel Molekülen, die da irgendwie eine Rolle spielen oder wie viele Bestandteilen, dann sind es wahrscheinlich relativ viele. Ja. Sprich, die Komplexität des Systems ist halt so groß, dass es nicht mehr ohne weiteres deterministisch vorhersagbar ist. Und ich denke, das ist halt wahrscheinlich einfach, also Komplexität der natürlichen Systeme ist wahrscheinlich einfach ein Problem an der Stelle, oder? Also ich glaube schon, dass im Prinzip diese Sachen auch vorhersagbar sind, aber ich gebe Ihnen recht, dass es letztlich natürlich auch eine Frage der Rechenkapazität ist, die man zur Verfügung hat. Das ist in dem Sinne, also ich meine, das ist eine interessante Fragestellung. Also ich würde sagen, in dem Fall ist die Komplexität, also es ist natürlich eine Komplexität, die anderer Natur ist als andere Bereiche in der Physik jetzt, die also wirklich also aufgrund der Zahl der Kombinationen, der möglichen Kombinationen zum Teil entsteht. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es in diesen biologischen Systemen vielleicht auch irgendwie eine Unschärfe gibt. Also ich meine, ein Elektron hat eine ziemlich genau definierte Ladung. 1,6 mal 10 ist irgendwas, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht irgendwelche Eigenschaften von solchen Molekülen, sei es jetzt die Ladung oder sei es irgendein anderes chemisches Potenzial, dass die halt vielleicht auch nicht präzise exakt immer gleich ist und vielleicht schwankt und dadurch natürlich einfach auch nicht mehr so deterministisches Verhalten passieren. Ich weiß nicht, Fragezeichen, ob das so ist. Ja, tatsächlich ist es so, dass, also das ist jetzt auch tatsächlich wieder nicht mein Gebiet, aber also das ist eben sehr, sehr reichhaltig. Da, was interessanterweise schon der Fall ist, ist, dass, also natürlich haben alle Elementarteilchen sozusagen ihre quantisierte Ladung. Ja. Aber in diesen komplexen Systemen gibt es halt eben dann Effekte wie Ladungsabschirmung, dass also sich dann eben zum Beispiel jede Ladung in so einer Salzlösung wird natürlich irgendwie umhüllt von irgendwelchen Ionen und diese Hülle, die ist halt mehr oder weniger groß und hängt von der Umgebung ab und möglichen Sachen. Genau. Und dadurch kann dann sozusagen sowas wie eine effektive Ladung dann plötzlich ganz anders sein als das, was man gefühlsmäßig eigentlich annehmen würde. Und immer nicht überall gleich. Genau. Es gibt also tatsächlich auch eben Inhomogenitäten in bestimmten Konzentrationen oder sowas wie ein pH-Wert oder solch anderen Dingen innerhalb von relativ kleinen Umgebungen, was man jetzt naiv überhaupt nicht für möglich halten würde, wenn man jetzt an normale Chemie wiederum denkt in so einem Reagenzglas. Das ist eigentlich ausgeschlossen, dass man an einer Ecke pH 5 und an einer anderen Ecke pH, was weiß ich. Ja. Also das wäre totaler Unsinn. Aber in diesen sehr komplizierten Strukturen, also ich würde meine Hand da jetzt nicht ins Feuer legen dafür, aber es gibt tatsächlich solche Inhomogenitäten oder auch eben solche Abweichungen von dem Verhalten, das man sozusagen von makroskopischen Systemen kennt. Ja. Und die machen das Verhalten eben sehr schwierig und es ist zum Teil auch sehr schwierig vorhersagbar. Und bis zum gewissen Grad, also wenn Sie jetzt wirklich auf dieses totale Verständnis auf der molekularen Ebene hinaus wollen, das kann man bis zum gewissen Grad schon erreichen. Es gibt ja auch Leute, die mit Molekulardynamik oder sowas am Computer versuchen zu berechnen. Ja, ja. Aber das führt eben dazu, also da verlässliche Aussagen zu treffen, muss man eben alle Moleküle in so einem System gemeinsam modellieren, inklusive ihrer Wechselwirkung. Ja, und dadurch gerät man sehr schnell an die Grenzen dessen, was momentan ein Computer zu berechnen vermag. Und da gibt es aber auch immer mehr Fortschritte. Also die Leute sind ja zum Teil umgestiegen auf Spielekonsolen, weil die schneller rechnen können. Also es gibt eben da diese ganz interessante Ansätze. Und da wird also der zeitliche, die Grenze der Vorhersagbarkeit auch immer weiter rausgeschoben. Ja. Wobei in anderen Systemen, wo die Komplexität exponentiell wächst, weil für jedes zusätzliche Element hat man halt n mal, da ist ja schon üblicherweise so, dass die Rechenleistung nicht hinterherkommt, sondern da muss man schon irgendwie algorithmisch clevere Ideen haben. Aber gut. Wenn wir nochmal kurz auf diese Datenbank im Internet kommen. Ich kenne da diesen Begriff Registry of Standard Biological Parts. Ja. Da habe ich mal was davon gehört, also auch bevor ich Ihre Folien angeguckt habe. Wie stelle ich mir das vor? Sind es nur Informationen oder kann ich mir da dann direkt die Teile bestellen? Und was sind das für Teile? Da sprechen Sie jetzt ein bisschen was anderes an. Also was ich davor mit der Datenbank gemeint habe, das sind tatsächlich diese Daten, die Leute zum Beispiel über die Struktur biologischer Moleküle hinterlegen. Das ist auch, da gibt es zum Beispiel diese Webseite vom NIH zum Beispiel, also gepflegt wird und auch ein paar andere, wo man eben Strukturen von allen möglichen Biomolekülen, die bereits gelöst wurden, nachschauen kann. Nachdem man zu jeder Struktur auch eine bestimmte Sequenz gehört, kann man dann auch dort sozusagen draufklicken und sich dann anschauen, welche Aminosäuresequenz zum Beispiel ein Protein hat und welche DNA-Sequenz für dieses Protein steht und man kann dann entsprechend auch Suchen machen, zum Beispiel vergleichen die Sequenzen zwischen ähnlichen Proteinen auch in verschiedenen Organismen und so weiter. Mhm. Also das ist sehr gut etabliert in der biologischen Forschung. Diese Parts Registry, die Sie ansprechen, wurde vor ein paar Jahren irgendwie in die Welt gerufen, eben ein bisschen mit einer ähnlichen Idee vielleicht für diese sogenannte synthetische Biologie, also als neues Forschungsfeld. Und der Unterschied in dem Fall ist jetzt derjenige, dass es also hier nicht um diese einzelnen Proteine und oder RNA-Strukturen geht, sondern es geht tatsächlich hier um ganze Funktionsmodule. Ah, okay. Die Idee ist natürlich schon, dass also die synthetische Biologie bis zum gewissen Grad Ingenieursansätze verfolgt, um künstliche biologische Systeme herzustellen. Also das ist jetzt schon nochmal ein bisschen anderer Forschungsbereich als das die Bio-Nanotechnologie, von der wir gesprochen haben, wo es also um sozusagen, also vielleicht sollte ich mal meine persönliche Unterscheidung hier machen, also für dieses Gespräch. Also wenn wir Bio-Nanotechnologie machen, dann würde ich sagen, wir bauen aus biologischen Komponenten einzelne Nanostrukturen und versuchen daraus langsam kompliziertere Systeme zu bauen. Also was wir zum Beispiel machen, ist eben geometrische Objekte aus DNA, aber wir versuchen auch sowas wie künstliche molekulare Maschinen zu bauen und die dann auch beispielsweise in Membranen einzubinden, um langsam so künstliche zellartige Strukturen zu bauen. Das ist also so ein mehr oder weniger reiner Bottom-up-Ansatz. Ja. Die synthetische Biologie, wie die meisten Leute sie momentan begreifen, nimmt eigentlich existierende biologische Systeme, wie zum Beispiel irgendwelche Bakterien, und versucht, die umzuprogrammieren. Also um die Verwirrung zu steigern, manche Leute würden sicher das, was wir machen, als Teil der synthetischen, also was die Bio-Nanotechnologie, würde man möglicherweise als Teilgebiet der synthetischen Biologie sehen, die einen reinen eben Bottom-up-Approach verfolgt, oder auch In-vitro-synthetische Biologie benutzen manche Leute als Begriff, also im Reagenzglas. Aber ich glaube, dass der Mainstream tatsächlich sich mit dem Umprogrammieren von Bakterien oder anderen Zellen beschäftigt. Da ist dann die Frage, inwiefern unterscheidet sich das eigentlich von der klassischen Gentechnik, also der normalen Molekularbiologie? Mhm. Und da würde ich auch sagen, ist die Grenze eher diffus. Also klassisch haben eben Leute versucht, einzelne Gene in andere Organismen einzubringen. Also jeder kennt diese leuchtenden Bakterien. Also man bringt also irgendwie so ein Leuchtgen in ein Bakterium rein und dann fängt es halt an zu leuchten. Das ist aber eben nur ein einzelnes Gen und man verändert da also jetzt nicht allzu viel. Also vielleicht stört es trotzdem irgendwie den Gesamtablauf, dann mal Pech gehabt. Genau. Der Unterschied ist jetzt, dass also diese Parts Registry, da ist eben die Idee jetzt nicht einzelne Teile, also einzelne Gene in ein zum Beispiel Bakterium oder andere Systeme einzubringen, sondern eben einen ganzen Schaltkreis oder eine ganze neue Funktion, die das Zusammenwirken von vielen Komponenten erfordert. Also letztlich so eine Idee des totalen Umprogrammierens des Verhaltens von so einem System. Und die Parts Registry hat eben ursprünglich mal die Idee gehabt, man baut sowas Ähnliches wie so ein System für Elektrotechniker, die auch auf dem Computer Schaltkreise zusammenstecken können. Widerstände, Spulen, Kondensatoren. Also anstatt halt also solche Schaltkreise dann zu bauen mit elektrotechnischen Bauelementen, könnte man eben genetische Schaltkreise bauen mit solchen genetischen Komponenten. Und ein Grundproblem, das wir auch schon angesprochen hatten, ist natürlich die Frage, ob sowas überhaupt funktioniert. Natürlich, also ob sozusagen diese Objekte hinreichend modular sind und auch ausreichend charakterisiert, dass man die einfach so zusammenstecken kann. Also wenn man sich Elektronik anschaut, da weiß man, da steht dann drauf, also dieses Bauteil braucht so und so viel Versorgungsspannung oder gibt so und so viel Spannung aus und so weiter. Da gibt es ja bestimmte Regeln, die man befolgen muss, um am Ende einen funktionierenden Schaltkreis zu bauen. Und die Idee war, dass man eben auch genetische Schaltkreise so aufbauen könnte. Und jeder, der jetzt was hinterlegt in dieser Registry, muss halt eben sozusagen dokumentieren, was sind sozusagen die Input- und Output-Spezifikationen von diesem Bauelement. Also diese Idee ist grundsätzlich eigentlich ganz gut und ist eben in dem Kontext mit diesem Studentenwettbewerb, diesem iGEM zu sehen. Also das gibt jedes Jahr auch diesen Wettbewerb, iGEM heißt International Competition for Genetically Engineered Machines. Und hier war die Idee, dass also die Leute, die daran teilnehmen, also solche Parts aus dieser Registry nehmen und kombinieren, um neue Funktionen in Bakterien typischerweise zu implementieren. Oder sie bauen neue Parts und hinterlegen die dann in dieser Datenbank, die dann damit immer weiter wachsen sollte. Und typischerweise sind jetzt solche Parts, weil es eben Genschnipsel sind, sind es halt Dinge, die letztlich alles beinhalten, was, also ich weiß nicht, wie weit es sich mit Molekularbiologie ausgehen, aber typischerweise ist halt so ein Gen, das ist so ein Stück DNA, aber damit das sozusagen als Gen funktioniert, braucht das halt bestimmte Sequenzen drin. Das heißt, also muss eine Region drin sein, die nennt man Promotor. Da bindet dann zum Beispiel die RNA-Polymerase an, die dann eine Kopie von dem DNA-Zeug, was der Sequenz, die da dahinter steht, in RNA übersetzt. Und auf dieser RNA muss dann eine bestimmte Sequenz sein, die das Ribosom erkennt, damit sie dort beginnt, überhaupt die Aminosäurenkette zu erzeugen, die dann am Ende sich in das Protein faltet. Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer regulatorischer Sequenzen, die man da einfügen kann. Die Steuersequenzen dann, sozusagen. Genau, die dann also zum Beispiel auch regulieren, wie stark wird es jetzt übersetzt, was dann am Ende die Gesamtmenge an RNA beziehungsweise auch an Protein irgendwie reguliert. Und es gibt dann auch solche Abbruchkriterien, die dann also sagen, also die Sequenz wird dann bis dahin gelesen und dann nicht mehr. Und im Grunde muss man jetzt an diesen Dingen rumspielen, um zum Beispiel auch, sagen wir mal, jetzt wieder elektrotechnisch gesprochen, um das Signallevel festzulegen. Also damit also jetzt zum Beispiel so ein Protein, das dann von so einem Part erzeugt wird, das nächste Part korrekt ansteuern oder bedienen kann, muss das ja typischerweise in einem bestimmten Konzentrationsbereich sozusagen liegen. Und da beginnt eben dann schon das ganze Problem. Das war so die ursprüngliche Idee, dass man da eben solche Module bereitstellt, die man dann zusammenklicken kann zu einem funktionierenden Schaltkreis. Ja. Jetzt muss ich eben da einschränkend dazu sagen, dass die Erfahrung der meisten Leute über die Jahre hinweg die war, dass das nicht funktioniert. Und jedenfalls nicht so gut, wie man es ursprünglich mal sich erträumt hat. Und da gibt es also Da kann man wahrscheinlich relativ viel dazu sagen. Also das Ganze hängt ein bisschen mit dem Problem der Modularität zusammen. Ja. Und da gibt es also auch extrem polare oder polarisierte Meinungen zu dem Thema. Also es gibt, man merkt, also das ist vielleicht auch das Spannende an der Biologie oder an diesem Forschungsbereich, dass eben nicht alles schon in Stein gemeißelt ist sozusagen. Es gibt hier tatsächlich einfach noch widersprüchliche Meinungen zu gewissen Themen. Es gibt eben Leute, die sagen, die Biologie ist eben nicht modular. Ja. Es gibt andere Leute, die sagen, es gibt ganz klar eine modulare Struktur und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also es gibt auch Argumente für Modularität, wie auch Modularität in technischen Systemen, dass es auch aufgrund der evolutionären Geschichte zum Beispiel gar nicht anders sein kann, dass bestimmte Dinge innerhalb von Lebewesen sozusagen, also sozusagen evolutionär ältere Sachen schon sozusagen stärker etabliert sind und also Änderungen an diesen evolutionär älteren Sachen eher schwieriger sind und die vielleicht auch aus dem Grund vielleicht stärker gekapselt sind, sonst abgetrennt sind von anderen Sachen. Ja. Und also es gibt also da unterschiedlichste Argumente. Das Problem ist jetzt, wenn man tatsächlich in so einem komplexen System, das man eigentlich nicht wirklich kennt, irgendwas rausnimmt und wieder reinsteckt, dann kommt es eben zu ungewünschten Wechselwirkungen und die Leute haben es bis jetzt nicht geschafft, tatsächlich kompliziertere Schaltkreise, in denen mehr als, sagen wir mal, 2-3 Komponenten miteinander harmonieren müssen, wirklich zu etablieren. Also es gibt, also ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Überblick über das ganze Feld habe, aber es gibt da sicher manche Leute, die da weiter fortgeschritten sind. Ja. Aber diejenigen, die jetzt nur mit dieser Parts Registry arbeiten und die ganzen Studentenwettbewerbe, die da üblicherweise stattfinden, die machen tendenziell eher frustrierende Erfahrungen. Also das okay. spreche ich jetzt auch von unseren eigenen Erfahrungen. Also es funktioniert halt einfach nicht so gut. Ja. Und der Punkt ist natürlich auch, im Gegensatz zu einem elektronischen Schaltkreis, ist es jetzt nicht so, dass man da eine Komponente hat, die man lokal irgendwo in so eine Platine ja, ja. einsetzt, ja, ja. sondern man setzt da ein Objekt ein, das mit allem anderen wechselwirkt. Ja, eben, genau. Ja. Das ist ein bisschen anders. Und das, da, ja, also, ja, das geht halt nicht. Und das ist so das Problem daran. Ja. Gleichzeitig kann man das natürlich auch als wissenschaftlichen Ansporn begreifen, sich zu überlegen, was bedeutet jetzt eigentlich das, so an so einem komplexen System zu arbeiten und was gibt es da vielleicht auch Strategien, die funktionieren können, oder man kann sich auch Gedanken über Klar. Abkapselung und Modularität machen. Deswegen gibt es auch viele Ansätze, also das nennt man auch gerne orthogonale Ansätze, mhm. wo man das praktisch Systeme versucht einzufügen, die eben keine Wechselwirkung mit dem Rest in dem System haben oder nur ganz definierte. Quasi. Und sowas ist auch denkbar. Und das ist an sich, finde ich, schon auch wissenschaftlich sehr interessant, dass es sich eben über solche systemtheoretischen Sachen ja, ja. irgendwie Gedanken zu machen. Ja, ja, ja, ja. Und damit sind wir dann endlich bei der Systembiologie angelangt. Was ist Systembiologie? Nein, aber das wollte ich jetzt nicht. Ich hoffe, das ist ungefähr jetzt so einigermaßen klar ja. Gewesen. Ja. Um nochmal kurz zu unserem Medizin-Delivery-Gerät zurückzukommen, ja. weil Sie das vorhin leider ja. so passend angesprochen haben. Sie haben noch gesagt, das Ding muss auch irgendwie eine Entscheidung treffen. Ja. Und ich habe bei der Vorbereitung auch den Begriff Molecular Programming gelesen, mhm. um quasi Automaten oder Logikgatter zu simulieren. Ja. Wollen Sie da auch ein bisschen was dazu sagen? Ich denke, dann ja. haben wir so die wichtigsten Sehr Bereiche, schönes oder? Thema. Okay. Ja. Also das ist sicher einer der esoterischeren Bereiche, die ich aber selber sehr interessant finde. Und zwar, um vielleicht ein bisschen da auszuholen, tatsächlich ist natürlich die Idee der molekularen Informationsverarbeitung oder die Idee, dass biologische Moleküle was mit Informationsverarbeitung zu tun haben, relativ alt. Ja. Also es geht eigentlich auf die aller, also schon Leute, bevor überhaupt die DNA-Struktur entdeckt war, wurde ja schon spekuliert, es muss irgendein ein informationstragendes Molekül sein oder Moleküle sein, die irgendwie was kodieren. Da kommt ja auch zum Beispiel in dem berühmten Was ist Leben, dem Buch von Erwin Schrödinger, kommt ja zum Beispiel der Begriff des aperiodischen Kristalls vor. Er hat also gesagt, und aperiodischer Kristall ist ja dadurch motiviert, dass man gerne irgendwas hätte, eine kristalline Struktur, die also irgendeine Art von Regularität betrifft, aber gleichzeitig aperiodisch und damit irgendwie Informationen enthält. Also wäre mhm. periodischer Kristall sozusagen keine Informationen ja, enthält. Weil alles immer überall gleich ist. Und also die Idee ist da ein bisschen, ein Kristall oder irgendwas zum Beispiel räumlich angeordnetes hat, würde die Möglichkeit eröffnen, möglicherweise eine Kopie davon anzufertigen. Also man sagt, also man muss immer das kopieren, was als an der Stelle sich befindet. Und wenn aber an jeder Stelle sich was anderes befindet, kann man damit sozusagen Informationen mhm. Irgendwie kopieren. Und das war so der, glaube ich, philosophische Ansatz, also warum das sowas postuliert wurde. Und später hat man festgestellt, ah ja, DNA ist ja im Grunde sowas. Mhm. Und nachdem man dann festgestellt hat, dass also Proteine, die auf DNA arbeiten und die zum Beispiel ablesen, eine gewisse Ähnlichkeit zu diesem Konzept der Turing-Maschine ja, ja, genau. haben, war das dann auch relativ naheliegend, dass also die Leute in den 70er Jahren schon begonnen haben, sich also zu überlegen, ob es biochemische Computer gäbe, die eigentlich sowas wie Turing-Maschinen sind. Ja. Also man kann, wenn man das so möchte, auch so auffassen. Man kann ja eine einfache Turing-Maschine sich überlegen, die einfach nur ein Band kopiert in ein anderes Band. Also deren Aufgabe nicht, also eine Zweiband-Turing-Maschine, die einfach nur die Aufgabe hat, man liest ein Symbol ab und und kopiert dieses Symbol auf das andere Band. Mhm. Das wäre aber genau das, was passiert bei dem Prozess der Transkription, ja. also wenn DNA in RNA übersetzt wird. Also diese Ähnlichkeiten sind also nicht total an den Haaren herbeigezogen. Dazu kommt aber dann jetzt der Punkt, dass man natürlich immer unter thermischen, also sozusagen das sind dann am Ende doch chemische Reaktionen. Ja, das heißt, ja. die Prozesse, die laufen nicht unbedingt eins zu eins ab. also nicht, sagen wir nicht digital ab, das ist vielleicht besser. Völlig deterministisch auch, ne? Und da wurde dann eben der Begriff des Brownschen Computers irgendwann mal geprägt, also wo sozusagen beispielsweise ein Übergang von so einer Maschine dann nur mit einer thermodynamisch gewichteten Wahrscheinlichkeit stattfindet. Ist das der Brown von der Bewegung? Ja, Brownsche Bewegung. Also das, und also da gab es also schon viele so ein paar so Ansätze in der Richtung, aber im Anfang der 90er, 1994 gab es dann irgendwie ein bekanntes Paper von Leonard Adleman. Also der hat damals gezeigt, dass man mit Methoden der Molekularbiologie Probleme lösen kann, die typischerweise als schwierig gelten für den Computerwissenschaftler. Also der hat so ein Hamiltonian Path Problem, sowas ähnliches wie ein handlungsreisenden Problem im Wesentlichen gelöst, indem man, also das ist sowas, so ein Problem, wo man zum Beispiel Städte vorgegeben hat, ja, die man, und man hat einen Graphen vorgegeben, also der Straßenverbindungen durch Straßenverbindungen irgendwie da, genau. Und die Frage ist also, gibt es irgendeinen Pfad, der also jede Stadt genau einmal besucht sozusagen, ja, und die Straßen möglichst wenig verwendet. Und sowas kann man dann kodieren, indem man also diese Städte und die Pfade alle als DNA-Moleküle sozusagen kodiert, und man baut dann diese Pfade, sind dann sozusagen einfach zusammenhängende DNA-Moleküle, und die kann man dann rausfischen mit Methoden der Molekularbiologie, also durch Enzyme und Gel-Elektrophorese und so weiter. Weil das System das Interesse hat, möglichst effiziente Verbindungen zu bauen, oder wie löst man jetzt diese Herausforderung? Also in dem Fall geht es nur darum, ob sozusagen ein vorgegebener Graph einen solchen Hamiltonschen Pfad enthält oder nicht. Und man kann dann letztlich einfach sagen, ja oder nein, der enthält einen solchen Pfad. Okay. Also zum Beispiel, das ist jetzt aber nur so ein, ich erwähne es jetzt mehr aus historischen Gründen, weil das der Beginn dieses DNA-Computing-Feldes war. Und danach haben sich sehr, sehr viele Leute darüber Gedanken gemacht, ob man also tatsächlich mit DNA-Molekülen und mit der Hilfe von Enzymen möglicherweise Computerprobleme lösen kann, effizienter als mit konventionellen Computern. Ja. Die Hoffnung war dabei, dass man massiv parallel arbeiten kann, weil man dann eben natürlich haufenweise Moleküle parallel prozessieren kann. Das Problem ist hier aber dann auch wieder, dass also diese Thermodynamik einen den Strich durch die Rechnung macht, dass also dann zu viele Fehler beim Prozessieren auftreten, sodass am Ende dann das nicht skalierbar war für viele der Probleme. Um jetzt aber auf Ihre Frage zurückzukommen, deswegen hat sich also das Feld vor einigen Jahren umorientiert, also vor vielleicht 10 Jahren, und die Idee ist, dass man möglicherweise, anstatt jetzt solche schwierigen Computerprobleme zu lösen, einfach autonome informationsverarbeitende Systeme bauen könnte, die einfach ganz einfache Entscheidungen treffen können, also so einfache Logikentscheidungen zum Beispiel, in der Richtung, ist Molekül 1, 2 und 3 vorhanden? Wenn ja, dann mach irgendwas. Also es wären UND-Gatter, ne, eigentlich. Genau, UND-Gatter oder ähnliche Dinge. Und sowas lässt sich relativ gut implementieren, also mit so ein paar Tricks. Und die Idee ist natürlich, sowas langfristig als Komponente für solche nanomedizinischen Systeme zu verwenden. Ja, ja. Also eine Anwendung, die jetzt nicht total absurd ist in dem Zusammenhang. Also vor einigen Jahren ist glücklicherweise auch, wurden neue RNA-Moleküle entdeckt, die eine wichtige Rolle bei der Genregulation spielen. Also das sind diese ganzen kurzen RNA-Schnipsel, die man Mikro-RNA nennt. Die hängen auch mit dieser RNA-Interferenz zusammen. Das sind also RNA-Moleküle, die man früher gar nicht kannte. Und inzwischen hat man festgestellt, dass die haufenweise von allen Zellen produziert werden. Und die funktionieren im Wesentlichen so, dass die an komplementäre Regionen von übersetzten Genen, also an mRNA zum Beispiel, anbinden können und zu deren Degradation führen. Da gibt es noch ein paar Proteine, die da eine Rolle spielen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber das führt letztlich dazu, dass die bis zum gewissen Grad die Expressionslevels von Genen mit kontrollieren können. Und man hat festgestellt, dass also einerseits diese Mikro-RNA-Moleküle in unterschiedlichen Mengen vorkommen, abhängig vom Gewebe, aus dem die stammen, aber die sind zum Beispiel auch typisch für bestimmte Krebssorten. Also es gibt so Listen, wo man weiß, bei dieser Krebssorte sind folgende Mikro-RNA-Moleküle etwas vermehrt oder etwas in verringerter Menge vorhanden. Und das Ganze kann man übersetzen in so eine Art Logikregel, zum Beispiel also checke, ob MikroRNA 1, 2, 3 erhöht sind und 4, 5, 6 erniedrigt, dann spricht das irgendwie für folgende Erkrankung zum Beispiel. Und solche Sachen kann man tatsächlich kodieren, das wurde auch schon von einigen Leuten gezeigt, in solchen molekularen Computern, und die Hoffnung ist, dass man langfristig tatsächlich sowas dann auch benutzen kann. Also definitiv kann man sowas für die Sensorik benutzen, also außerhalb des Körpers. Man nimmt einfach eine Blutprobe oder schließt so eine Zellprobe auf und dann kann man das sozusagen zur Analyse verwenden. Aber die Vision wäre, dass man das irgendwann mal vielleicht integrieren könnte mit diesen Controlled Release Systemen, und dann wäre das tatsächlich dieses tolle System, das alle diese Eigenschaften vereint. Das wird sicher noch ein paar Jahre bis Jahrzehnte dauern, aber es ist nicht total unrealistisch. Ich meine, man hat ja da auch wieder das Problem, dass wenn man kompliziertere Schaltkreise bauen will, hat man wieder dieses Komponenten-Modularisierungs-ungewollte Interaktionsding. Ne? Ja, da gibt es ja möglicherweise, ja. Also es gibt natürlich da schon auch die Hoffnung, also dass man zum Beispiel Dinge dann lokal hält oder dass man auch sowas wie auch Vorverstärker zum Beispiel macht, um dann, also sicher ist Modularität irgendwie eine große Rolle, aber wenn man zum Beispiel vermeiden will, dass es eine zu starke Interaktion gibt, dann würde man eben eine kleine Menge nur dazugeben, und die würden sich dann ihr Signal erstmal übersetzen mit einem Transducer, also von dem sozusagen biologischen relevanten Signal in ein anderes, und das könnte man zum Beispiel auch verstärken in irgendetwas, was dann nicht wechselwirkt mit dem restlichen System. Es ist sicher, sind es sehr, sehr komplizierte Sachen, die noch ein paar, also längere Zeit dauern werden, aber das grundsätzlich ist es jetzt nicht abwegig. Ja, da ist das Elektronische natürlich schon irgendwo ein Luxus, ne? Weil die Elektronen natürlich nur in den, ich sag jetzt mal ganz vereinfacht, in den Kabel- oder Leiterbahnen fließen, und die Elektronen verschwinden auch nicht so ohne weiteres mal zwischendrin und haben eine definierte Ladung. Also es ist schon irgendwie kein Zufall, dass ausgerechnet mit diesen Systemen halbwegs deterministisch arbeitende Computer entstanden sind. Ja, ne? Da haben Sie recht, ja. Ne? Aber ich meine, sicher, man versucht eben in dem Feld eben auch nicht mehr in Konkurrenz zu treten mit diesen Computern, sondern es muss dann zwangsläufig ein Einsatzbereich sein, wo so ein elektronischer Computer schlichtweg nichts machen kann. Also das ist, ich hatte mal eine Episode über Quantencomputer auch mit einem Kanadier, und da ist eben auch klar geworden, dass man mit Quantencomputern nicht den heutigen Computern ersetzt, sondern spezielle Anwendungsfälle, also auch massiv parallel und solche Geschichten, eben dann die Nischen füllt, die heutzutage nicht sinnvoll gehen. Also eine interessante Parallele vielleicht, also man kann sich ja überlegen, Quantencomputer ist ja eine der wenigen Anwendungen, nennen die Leute ja Quantensimulationen. Also man simuliert ein Quantensystem mit einem Quantencomputer. Genau. Das Gleiche können Sie natürlich irgendwie mit DNA-Computern machen. Sie können zum Beispiel biochemische Prozesse simulieren. Das geht bis zum gewissen Grad. Das wurde auch schon bewiesen von Kollegen, dass man also im Prinzip einen bestimmten Typus von Reaktionsnetzwerk übersetzen kann in ein äquivalentes Reaktionsnetzwerk aus DNA-Molekülen, wo dann die Kinetik genauso verläuft wie in dem anderen System. Also es hat gewisse Ähnlichkeiten, was eigentlich ganz witzig ist. Ich würde nur sagen, das ist eine Anwendung, die tendenziell nur die Grundlagenforscher interessiert. Eben, also ich sag mal, ein Computer zeichnet sich ja dadurch aus, dass er frei programmierbar ist und im Prinzip Probleme löst, also dass ein Computer nicht nur sich selber simulieren kann, sondern auch andere Dinge. Ja. Und insofern kann man natürlich schon die Frage stellen, ob dann solche Quantensysteme oder solche biologischen Systeme überhaupt den Begriff Computer verdienen, weil sie eben nicht frei programmierbar sind. Das ist tatsächlich, also ich würde mal sagen, der Computerbegriff ist ja, also ob die freie Programmierbarkeit, sicher irgendwie ein sehr, sehr guter Vorzug, das ist das Richtige. Ob man, ich würde sagen, also es gibt bestimmt Teilaspekte, die Formen des Computings sind, die das jetzt nicht unbedingt erfordern, aber grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, Richtige. Wir haben, also reden logischerweise von Nanotechnologie, das heißt, es geht um kleine Systeme. Wir haben nie wirklich gesagt, wie klein die sind. Nano deutet auf 10 hoch minus 9 hin. Sind, wenn man sich auf diesem Level, auf diesem Größenlevel beschäftigt, irgendwelche anderen Nanoeffekte noch da? Also sprich, stört die Brownsche Bewegung oder stört Oberflächenspannung oder solche Geschichten? Gibt es andere Störenfriede, die man da berücksichtigen muss, wenn man solche Systeme baut? Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich würde sagen, man muss halt damit leben. Ja. Und im besten Fall versucht man, die halt auszunutzen. Also es ist so, dass letztlich natürlich die Funktion biologischer Systeme eigentlich auf solchen Effekten beruht. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es Störeffekte sind, sondern es sind Effekte, mit denen, die einem von vornherein einfach bewusst sind, wenn man mit diesen Systemen arbeitet. Das heißt, die treten massiv auf und führen aber auch zur eigentlichen Funktion, also der ganzen Systeme. Also man muss sie verstehen und kennen, aber sie sind nicht störend. Das wäre sozusagen falsch gewertet von mir. Ja, ich glaube, dass sie tatsächlich störend sind, wenn man eben einen anderen Ansatz wählt. Also wenn man jetzt eben, sagen wir mal, die eben eine Nanotechnologie anstrebt, die auf vielleicht auf einer anderen sozusagen materiellen Basis basiert, dann ist das sicher störend. Aber wenn man jetzt sozusagen von vornherein eine biochemisch orientierte Nanotechnologie betreibt, dann ist das sozusagen zwangsläufig mit dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass es einen dann noch überrascht, dass das eine Rolle spielt. Also das ganz konkret vielleicht, also eine der großen Zielsetzungen natürlich auch, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, künstliche molekulare Maschinen zu bauen. Also jeder träumt davon, dass man irgendwann mal, also jeder bei uns träumt davon, ja, ich habe nur nicht dass davon man geträumt. Also irgendwann mal also solche, irgendwelche Objekte bauen kann, die es sich irgendwie bewegen können, also vielleicht so ähnlich wie molekulare Motoren ja, in genau. der Biologie irgendwo langlaufen. Ja genau, da hat mir ein Kumpel kürzlich einen Link geschickt, dass da irgendjemand wohl was erfunden oder was prototypisiert hat, einen molekularen Motor. Ja, wenn man jetzt also sich biologische Vorbilder anschaut, also von molekularen Maschinen, dann merkt man, die arbeiten ja alle mit Hilfe der Brownschen Bewegung. Das heißt, die generelle Idee, also ich meine, was die meisten Leute, glaube ich, denken in dem Feld ist, dass sozusagen so eine molekulare Maschine, die ist ja eben dieser Brownschen Bewegung ständig ausgesetzt, weil es sozusagen gar nicht weil anders das halt geht. So ist, genau, ja. Und das heißt, das Funktionsprinzip von Maschinen auf dieser Längenskala ist letztlich, diese Brownsche Bewegung zu nutzen, im Sinne von einem, also was man gerne als Vergleich nimmt, zum Beispiel so eine Art Gleichrichter. Man hat sowas wie einen Gleichrichter für Brownsche Bewegung, die an sich ja sozusagen ungerichtet random, ist, aber dieses System schafft es irgendwie, den Nutzen aus dieser Brownschen Bewegung zu ziehen, indem sie dann sozusagen letztlich gerichtete Bewegung erzeugt aus dieser Brownschen Bewegung. Das heißt, man muss diese Prozesse ja eigentlich verstehen, um sie dann auch umsetzen zu können für künstliche molekulare Maschinen. Und das ist auch das, was letztlich die Leute in dem Feld machen. Also es ist auch recht interessant und ist auch wieder ein Beispiel im Grunde für diese Sache, dass man also auch natürlich irgendwelche Theorien hat und möglicherweise jetzt mit künstlichen Systemen was nachbaut, was es eigentlich in der Biologie auch gibt, nur dass jetzt niemand momentan die Fähigkeiten hätte, zum Beispiel so einen molekularen Motor, wie er zum Beispiel für unsere Muskelbewegung zuständig ist, künstlich nachzubauen. Aber man kann vereinfachte Systeme heutzutage nachbauen, die vielleicht gewisse Aspekte davon bereits nachempfinden. Und in dem Sinne spielt es also auch wieder eine Rolle, sozusagen, würde ich sagen, also als Modellsystem, um solche Theorien irgendwie zu testen. Ja. Okay. Und den Motor, gibt es den? Oder hat mein Kumpel, der mir da was, ich habe den Link ehrlich gesagt gar nicht mehr angeguckt, war das ein Fake? Ich weiß nicht genau, auf was sie sich beziehen. Ich weiß auch nicht, leider. Also es gibt tatsächlich auf DNA-Basis gibt es eine Reihe von molekularen Motoren, wobei, also hier auch wieder die Leute sich streiten, manche Leute sagen, das ist doch kein Motor. Aber was tut das Ding denn? Also ich weiß nicht genau, worauf sie sich beziehen, aber es gibt das, einige, was sie wissen, also nicht einige Systeme, die sich auf so einer einfachen Schiene lang bewegen. Okay, also mehr so ein Linearmotor, nicht einer, der sich dreht. Nein, also Linearmotor. Okay. Okay. Und diese Dinger sind also extrem langsam, aber sie werden langsam besser. Es ist halt irgendwie ein langsamer Prozess. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ideen, wie man sowas machen kann. Aber im Wesentlichen wurden inzwischen schon einige Systeme realisiert, wo sich ein kleines molekulares Objekt also mithilfe von irgendwelchen DNA-Strukturänderungen über, sagen wir mal, einige 10 Nanometer weit bewegen kann. Das ist jetzt natürlich nicht beeindruckend im Vergleich zur Biologie, also was dort möglich ist, aber andererseits gibt es sozusagen keinen anderen Ansatz, keinen anderen nicht-biologischen Ansatz, der bis jetzt sowas erreichen konnte. Und in dem Sinne, würde ich sagen, spielt auch eben die DNA-Nanotechnologie wieder irgendwie so eine Rolle von, dass man damit machen kann, also biologie-ähnliche Sachen machen kann, die man mit keiner anderen Technik erreichen kann, aber man erreicht die Biologie nicht. Ja. Also das ist so ein bisschen der, man ist so irgendwo eine Zwischenposition, würde ich sagen. Ja. Wenn wir noch mal ein bisschen sozusagen rauszoomen und das Feld noch mal ein bisschen von weiter weg angucken und noch mal versuchen, ein bisschen zu verstehen, welche, also es ist ja ganz offensichtlich interdisziplinär. Also sie sind Physiker und machen Biozeug, da ist ja relativ offensichtlich. Das heißt also, welche Fachgebiete spielen da eine Rolle? Sie haben vorhin schon von Reaktionen, also Reaktionskinetik oder sowas geredet. Was haben wir da an Themen, die reinspielen, um solche Systeme zu bauen? Ja, im Grunde muss man alles können. Also man muss, ich fürchte, es spielt ein bisschen Physik eine Rolle, dann Biochemie, Chemie bis zu einem gewissen Grad, also immer mit unterschiedlichen Betonungen. Molekularbiologie ist sicher auch sinnvoll. Es gibt auch viele Leute, lustigerweise, die aus der Informatik oder der Computerwissenschaften in dem Feld sind. Gibt es ja diesen Begriff Computational Biology dann auch, der nämlich mal hindeutet, dass es da auch eine Schnittstelle gibt. Wobei das sind dann wieder ein bisschen wieder andere Leute, würde ich sagen. Aber diese Idee, zum Beispiel dieser Turing-Maschine auf DNA-Basis und solche Geschichten, das sind Leute, die direkt aus der Computerwissenschaft kommen, würde ich sagen. Oder auch Leute, die zum Beispiel dieses CAD-Programm programmiert haben für die, also das sind schon, da gibt es also Einflüsse. Also ich würde sagen, so in diesem Spannungsbereich zwischen also Physik, Chemie, Biologie, Computerwissenschaften, da muss man letztlich doch relativ viele Einflüsse integrieren in dem Feld. Was aber ganz interessant auch ist. Also, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich weiß nicht. Ja, irgendjemand beschwert sich wahrscheinlich hinterher. Pharmazie, Nanomedizin. Das heißt, also Ihre Arbeitsgruppe besteht dann wahrscheinlich auch aus verschiedenen Leuten. Ja, es sind tatsächlich hauptsächlich Physiker. Das sind ja eh die Flexibelsten, das wissen wir ja. Ja, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das alles in den falschen Hals hier kriegen können, aber es ist so, dass wir arbeiten hauptsächlich mit Physikern, zum Teil deswegen, weil wir halt hier in der Physik sind. Ja. Ich habe auch einen Biologen / Biochemiker in der Arbeitsgruppe, eine Biotechnologin, also es ist so ein bisschen interdisziplinär, aber nicht so sehr, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. International gesehen, wenn ich das vergleiche mit anderen Arbeitsgruppen, dort sind also tatsächlich eigentlich eher weniger Physiker tätig, sondern es sind mehr Biochemiker oder Bioengineering gibt es in anderen Ländern, ist viel stärker vertreten oder auch eben Computerwissenschaftler, wie schon gesagt. Und das liegt daran, dass im Ausland, also vor allem in USA, meiner Meinung nach sich diese Felder viel weiter schon entwickelt haben als hier. Und zwar ist auch ein bisschen eine ähnliche Entwicklung wie bei der synthetischen Biologie, dass hier zum Teil die Entwicklung auch aus den Engineering Departments rauskam, also dass sozusagen Bioengineering gemacht wurde oder dass Elektrotechniker sich überlegt haben, wie kann man jetzt Konzepte der Schaltungstechnik auf Molekularbiologie übertragen. Also es ist durchaus, diese Idee kommt letztlich vom MIT her und ich glaube, dass da halt solche Leute dann einfach zusammensitzen in so einem kreativen Umfeld, wo solche Dinge eher entstehen. Und ich glaube, in Deutschland, also ohne jetzt hier Deutschland mal wieder kritisieren zu wollen, aber der Punkt ist, dass hier einige Dinge ein bisschen traditioneller möglicherweise sind und die Physik bietet einem, würde ich sagen, einfach die Möglichkeit, sich stärker irgendwelchen, ungewöhnlichen Ideen zu widmen. Also wir haben eher die Möglichkeit, hier einfach solche Spinnereien auszuprobieren, als vielleicht in anderen Fakultäten, die möglicherweise auch eher problemorientiert arbeiten. Also ich denke, dass zum Beispiel viele Biologen auch viel konkreter an irgendwas arbeiten, an zum Beispiel irgendwas, was konkret mit irgendeiner Krankheit oder sowas zu tun hat. Sodass die Dinge, die wir hier machen, eigentlich gar keinen richtigen Platz haben. Und in dem Sinne ist es ein Vorzug, eben in einem Physikumfeld zu sein in Deutschland. Aber ich würde sagen, dass sich eben weltweit oder eben vor allem in USA und auch in Japan sich da schon mehr getan hat. Und speziell in unserem Forschungsbereich, könnte man vielleicht sogar sagen, entstehen auch in USA jetzt gerade reihenweise neue Forschungszentren, die genau das machen, also wo diese ganzen Disziplinen zusammenkommen. Es gibt in Harvard dieses berühmte, also für uns bekannte WIS Institute für Biological Design heißt es, glaube ich, oder Biologically Inspired Design. In Arizona gibt es das Biodesign Institut und dann gibt es noch irgendwo das Nanobiology Institut, das steht gerade in Yale. Mhm. Und diese Idee, also Design und Biologie irgendwie zusammenzubringen, was irgendwie andeuten soll, dass man also biologische, sagen wir mal, Prozesse bis zum gewissen Grad steuern, vorgeben, deterministisch kann. Worüber man sich natürlich streiten kann, aber diese Idee ist zumindest, wird da doch sehr stark gepusht im Moment. Und ich denke, dass das wird sicher hier auch irgendwann mal auch kommen, zwangsläufig. Ja. Aber also das ist vielleicht ein bisschen eine komplizierte Antwort auf diese Interdisziplinarität-Frage. Ja. Also ich persönlich würde es mir wünschen, viel stärker auch eben zu wechselwirken mit Leuten aus der Chemie, auch aus den Ingenieurswissenschaften, also zum Beispiel Robotik ist unheimlich interessant in dem Kontext. Also wie übertrage ich Robotikkonzepte auf die molekulare Ebene? Das ist auch ein Begriff, der in den letzten Jahren verstärkt auftaucht. Also wie betreibt man molekulare Robotik? Also wie kann man sozusagen sowas realisieren mit Molekülen? Das ist eine sehr spannende Frage, die man aber wahrscheinlich nur interdisziplinär angehen kann. Ja. An was arbeiten Sie hier konkret, falls das ein Laie wie ich irgendwie halbwegs verstehen kann? Also was ist gerade spannend an Ihrer Ecke hier? Spannend. Was jetzt die DNA-Assembly selber betrifft, haben wir jetzt gerade mit einem Kollegen, das ist aber noch nicht veröffentlicht. Okay, wir sagen es niemandem. Also wir haben zum Beispiel jetzt aus DNA eine künstliche Membranpore gebaut. Das ist also praktisch der erste Ionenkanal, der aus DNA besteht. Das klingt jetzt vielleicht nicht so spannend, aber es ist, also Ionenkanäle sind so eine ganz große Klasse von Proteinen in der Biologie, die letztlich einfach nur die Rolle haben, eben ein Loch in eine Membran zu machen und da fließen halt Stoffe durch. Und das ist insofern interessant, weil man letztlich natürlich langfristig für solche zellähnlichen Systeme hätte man natürlich auch gerne Systeme, die irgendwie kontrollieren, wie Stoffe ausgetauscht werden. Kann aber auch für die Sensorik verwendet werden, weil man zum Beispiel auch einfach mit bestimmten Aufbauten den Strom durch diese Poren messen kann. Und immer wenn was durchgeht, misst man irgendwie was und daraus kann man auch eine Sensorik letztlich machen. Und wir haben jetzt eben mit DNA eine künstliche Pore gemacht und die ist insofern reizvoll, weil wir eben diese DNA-Pore an jeder Stelle geeignet modifizieren können für verschiedene Anwendungen. Und ich denke, also für die Leute, die in dem Feld sind und die darüber Bescheid wissen, die finden das, glaube ich, ganz interessant, also dass das jetzt geschafft wurde. Also das ist sicher ein größerer Durchbruch. Ansonsten arbeiten wir sehr stark an solchen biochemischen Schaltkreisen. Also das heißt, wir versuchen eigentlich so eine Art Regelkreise zu bauen mit biochemischen Reaktionen. Und wir haben jetzt schon längere Zeit an Oszillatoren gearbeitet. Also auch biologische Systeme haben ja so Oszillationen, die zum Beispiel für den Tag-Nacht-Rhythmus zuständig sind oder andere Prozesse, also wo zum Beispiel Strukturen wachsen, wo der Wachstumsprozess von einem Oszillator, einem molekularen Oszillator überlagert wird, kann man zum Beispiel Streifenmuster oder Ähnliches produzieren. Das spielt zum Beispiel eine Rolle beim Wachstum vom Rückgrat, wo diese Wirbelstruktur festgelegt wird oder ähnliche Sachen. Und sowas interessiert uns eben auch letztlich als neuartige biomimetische Ansätze, um molekulare Strukturen zu bauen. Und in letzter Zeit haben wir also verstärkt versucht, solche Objekte, also solche Schaltkreise in kleine Reaktionscontainer zu packen, weil ein großes Thema auch in der Biologie ist es letztlich auch die Frage, warum unterscheidet sich eigentlich jede Zelle von jeder anderen Zelle? Also warum sind die nie identisch? Ja. Und das hängt mit zum Teil damit zusammen, dass also hier auch eben wieder viele sozusagen statistische oder stochastische Prozesse auftreten, ja, die was damit zu tun haben, dass beispielsweise in einer Zelle sind 5 Moleküle von einer Sorte und in der anderen Zelle sind nur 4 oder 6. Ja. Und solche Effekte kennt man nicht aus der normalen Chemie, aber wenn man eben so kleine Strukturen macht, dann werden plötzlich solche Effekte tatsächlich spürbar. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass die dann tatsächlich auch makroskopisch sozusagen Auswirkungen haben können, dass die Anwesenheit oder Abwesenheit von einem Molekül plötzlich dazu führt, dass also eine Zelle was ganz anderes macht als eine andere. Und wir haben jetzt also eben diesen Oszillator zum Beispiel in so kleine Tröpfchen gepackt und dann gemerkt, dass sich auch die Oszillatoren alle voneinander unterscheiden, was man jetzt in so einem traditionellen chemischen Experiment jetzt nicht so feststellen würde. Und das ist also auch eher wieder mal ein Analogie-Experiment, dass man merkt zu spüren, wie man also, wenn man, sagen wir, ein bisschen bio-inspirierte Systeme baut, plötzlich auch solche Dinge auftreten wie Individualität plötzlich von System zu System. Und das ist auch eine ganz, ganz interessante Sache. Also jetzt vielleicht ohne Anwendung. Und ansonsten spielen wir auch mit diesen synthetischen Biologiegeschichten rum. Also wir versuchen Bakterien letztlich so umzuprogrammieren, dass sie miteinander kommunizieren können, um Informationen auszutauschen. Also es gibt verschiedene Prozesse, mit denen Bakterien auch in der Natur versuchen, Informationen auszutauschen. Also entweder Genschnipsel von einem Bakterium zum anderen rüberspulen oder auch chemische Signale aussenden. Und wir interessieren uns mehr so aus, sagen wir, wissenschaftlicher Neugier dafür, ob man jetzt sowas dafür verwenden kann, um auch letztlich zum Beispiel sowas wie räumlich verteilte Rechenprozesse damit durchführen zu können. Also so ganz einfache Dinge wie Bakterium sendet ein Signal zu einem anderen, das schaltet in dem anderen Bakterium ein Gen an oder aus und das sendet dann ein Signal zurück. Und das könnte dann zu irgendwelchen räumlichen Mustern führen oder irgendwelchen anderen Prozessen. Auch das tendenziell ohne konkrete Anwendung, das sind mehr so die Spielereien der Biophysiker, würde ich sagen. Ja. Aber ich meine, das ist halt ein bisschen so der Spannungsbogen zwischen also Anwendung und Grundlagenforschung, weiß man nie, was rauskommt. Und nachdem wir aber natürlich auch diese tolle Fähigkeit haben, Objekte beliebig anordnen zu können, versucht man natürlich auch ein paar sinnvolle Sachen zu machen, also die dann tendenziell, also wovon viele Leute träumen, ist momentan auch zum Beispiel sowas wie künstliche Photosynthese zu betreiben. Ah, okay. Mhm. Man kann natürlich versuchen, solche Antennensysteme nachzubauen. Auch hier wieder der Punkt, dass eigentlich DNA ja nicht unbedingt das ideale Material für sowas ist, vor allem wenn man sowas dann in der Zukunft kilogrammweise herstellen möchte. Aber wir können zumindest Modellsysteme bauen, wo man bestimmte Prozesse austesten kann, was nicht so leicht ist mit anderen Systemen. Ja, ich denke, wenn man dann weiß, wie die Strukturen genau aussehen sollen, die dann irgendwie mal mit einem speziellen Prozess nachzubauen, ist dann vielleicht gar nicht mehr das Riesending. Genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir schließen ab mit der Standardfrage am Schluss. Und zwar, was machen Sie den ganzen Tag? Wie stellt sich Ihr Arbeitsalltag dar? Stehen Sie im Labor und schütteln? Nein. Sondern was machen Sie? Ich schreibe die ganze Zeit Briefe und Gutachten. Ungefähr 90% meiner Zeit. Okay. Also wieso? Okay, das ist, glaube ich, erklären. Der deprimierende Alltag eines Lehrstuhlinhabers in Deutschland. Okay. Also ich meine, das ist jetzt kommt eine schlimme Pause hier. Nein, also man tatsächlich haben wir extremes Gutachtenaufkommen, einfach weil es müssen ständig irgendwelche Abschlussarbeiten korrigiert werden, es müssen Anträge begutachtet werden von Leuten, die bei irgendwelchen Forschungsförderern eingereicht wurden. Als Gutachter für die Begutachtung von Anträgen. Ja, jetzt verstehe ich es. Ja. Als Gutachter von Veröffentlichungen von anderen Leuten. Reviews, hier kommt der Fluch der Interdisziplinarität, ist der, dass mein Gutachtenaufkommen geschätzt dreimal so hoch ist wie bei anderen Leuten, weil ich eben verschiedene Disziplinen, also man sitzt zwischen den Disziplinen, wird von allen Richtungen befeuert mit solchen Sachen. Ja. Das heißt, ich verbringe tatsächlich leider einen Großteil meiner Zeit, also so Zeug zu lesen und dann halt meinen Senf dazu zu geben, sodass also die eigene Kreativität da leider also so ein bisschen zurückstecken muss. Also die verschiebt man dann in die Abendstunden oder ins Wochenende. Also aber im Labor stehe ich eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Aber also sagen wir mal, die Richtung der Forschung bestimmen, Ideen haben, mit Leuten diskutieren, dann auch Papers schreiben. Also ich diskutiere, also ich schreibe schon ab und zu noch Papers, wenn ich nicht gerade ein Gutachten schreiben muss. Aber das ist ein bisschen. Ja, also im Wesentlichen schreibe ich schon die Papers und ich gebe auch meistens die Ideen für die Projekte und diskutiere mit den Leuten. Ja. Ab und zu mal, wenn ich Zeit habe, programmiere ich irgendwie ein bisschen was, also einfach nur irgendwas ganz Primitives, um zum Beispiel, um dem Studenten zu zeigen, schau, eigentlich, also theoretisch sollte die Kurve, die du hoffentlich in einer Woche misst, so ausschauen. Also einfach, um so ein bisschen vorzugeben, in welche Richtung das gehen soll. Also das mache ich dann schon noch. Mhm. Aber bleibt leider zu wenig Zeit dafür. Mhm. Eigentlich schon schade, ne? Ja. Es gibt sicher Schlimmeres, aber ich würde schon gerne mehr Zeit für die eigene Forschung eigentlich verwenden, als das im Moment geht. Und Lehre natürlich kommt auch noch dazu, oder? Ja, aber das ist ja nicht so viel, sind nur ein paar Stunden die Woche. Ah, das ist massiv. Ernsthaft? Ja, also ein Professor hat 9 Stunden Lehre pro Woche offiziell. Und je nachdem, wie viel, wenn man zum Beispiel eine neue Vorlesung macht, das ist dann schon sehr viel Vorbereitung. Also da ist man dann schon auch ziemlich beschäftigt. Also letztes Semester habe ich zum Beispiel eine Grundlagenvorlesung Experimentalphysik gegeben. Mhm. Das sind dann schon mal 4 Stunden Vorlesung, die dann aber doch auch insgesamt mehr Zeit verschlingt, ein bisschen mit Vor- und Nachbereitung. Und dann gibt man aber noch eine Spezialvorlesung, um auch die Studenten für den eigenen sozusagen Forschungsbereich zu interessieren. Ja. Und das kostet dann schon auch relativ viel Zeit. Ja. Na gut, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Also ich meine, das war natürlich jetzt ein Riesenüberblick. Ne? Ich meine, da kann man sicherlich an 1000 Stellen noch beliebig tief ins Detail gehen. Also vielleicht sollte ich nur sagen, würde jetzt nicht sagen, dass ich letztlich ein Experte in allen diesen Bereichen bin, aber es ist tatsächlich so, dass diese biologische Forschung gerade an der Grenze zur quantitativen Wissenschaft, also zu Physik und Chemie und Mathematik, da gibt es sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Aktivität im Moment. Und was man da eigentlich nur macht, ist, dass man halt von diesen ganzen Dingen, die praktisch ununterbrochen auf den Markt kommen, gewissermaßen halt einige Dinge absorbiert und irgendwie verwendet für sein eigene Forschung auch. Aber das ist sicher nicht vollständig. Und ich glaube, das ist vielleicht ein anderer interessanter Punkt, dass also im Gegensatz zu einer relativ, sagen wir, traditionellen Forschungsrichtung, man hier auch mit einem massiven Informationsflut umgehen muss, die ich tatsächlich auch schwer zu bewältigen finde, weil es kommen, das hängt vielleicht auch einfach mit Globalisierung und Bevölkerungswachstum zusammen. Ja, ja. Also man schafft es eigentlich gar nicht mehr, irgendwie den Überblick zu behalten, es sei denn, man beschränkt sich auf ein sehr, sehr knappes Fachgebiet. Das heißt, alles, was ich Ihnen heute gesagt habe, ist halt meine persönliche Sicht der Dinge und was ich glaube, verstanden zu haben. Aber das ist tatsächlich ein relativ komplexes Gebiet, was einerseits natürlich auch wieder den Reiz davon ausmacht, aber es bewegt sich auch sehr viel. Also gerade zum Thema Systembiologie würde ich sagen, bin ich jetzt nicht der Experte, aber ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir, also vermutlich sind nicht besonders viele unter den Hörern, die da spezialisierter sind als Sie. Insofern wird es keiner bemerken. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Danke. So, das war's. Wie ihr merkt, taste ich mich gerade selber so ein bisschen an dieses Biotechnologie-Thema ran. Und ich werde da sicherlich mehr Episoden noch drüber machen. Es fällt mir natürlich da, wie ihr sicherlich merkt, schwer, dann manchmal auch die richtigen Fragen zu stellen, aber ich übe dran. Ja, vielen Dank natürlich an Friedrich Simmel dafür, dass er sich die Zeit genommen hat und meine blöden Fragen beantwortet hat. Was gibt's sonst noch? Ja, richtig, genau. Ihr sollt uns sagen, was ihr zu der Episode denkt, wie immer.